Wissenschaft, der Podcast. Hey, die Bundestagswahlen stehen an und wir nehmen heute dazu einen Podcast für unser neues Theorieorgan der Kommunistischen Partei auf, das heißt Klassenkampf und Wissenschaft und ist in seiner ersten Ausgabe bereits in unseren Ortsgruppen erhältlich. Ich bin Natalia und bin hier heute mit Jona. Hey Jona. Hi. Magst du kurz was dazu sagen, warum du hier bist und kein anderer Genosse der KP? Ja, kann ich gerne machen. Ich bin Jona Textor und ich habe lange Zeit damals in unserem Klärungsprozess in der KU noch zum Thema marxistische Staatstheorie und Formen bürgerlicher Herrschaft gearbeitet. Es gibt auch so ein paar Diskussionsbeiträge von mir, die man noch findet. Und ich habe letztes Jahr war das, glaube ich, so einen längeren Vortrag mal für YouTube aufgezeichnet, wo es um die Machtübertragung an die Faschisten 1933 in Deutschland geht. Genau, das sind so vielleicht ein paar Gründe, warum ich zu dem Thema ein bisschen was sagen kann. Und ich freue mich, dabei zu sein. Cool, ich freue mich auch, dass wir das zusammen machen. Ich selbst bin nicht ganz so ein alter Hase in Sachen marxistischer Staatstheorie wie der Jona, aber habe mich vor allem im letzten Jahr eingearbeitet. Ihr findet bei YouTube auch von uns damals noch als KO eine Bildungsreihe zum Imperialismus. Da gibt es eine Folge zum Staat im Imperialismus, die ich damals mit einem Genossen zusammen ausgearbeitet und aufgenommen habe. Hört da gern mal rein. Gut, aber heute soll es uns um die Bundestagswahl gehen. Ihr merkt es, es schallt aus allen Rohren. Es gehe angeblich um eine Schicksalswahl, die Rettung der Demokratie stünde an. Leider ist es aus unserer Sicht, aus Sicht der Kommunistischen Partei so, dass es eben dieses Jahr keine wählbare Partei gibt. Wir treten nicht an, die Linkspartei ist für Kommunisten auf gar keinen Fall eine Option. Auch nicht rein taktisch, wie man so sagt, also um eine unmittelbar drohende Gefahr abzuwenden oder wie manch andere meinen, zumindest bessere Kampfbedingungen zu schaffen. Warum das ein Fehler ist und zudem auf einem falschen Verständnis von Strategie und Taktik beruht, dazu werden wir auf jeden Fall später in der Folge noch mal mehr sagen. Auch bei dieser Bundestagswahl ist es wie jedes Mal. Das bürgerlich-kapitalistische System zwingt die Leute in die Logik des scheinbar kleineren Übels. Eine Alternative zum Kapitalismus steht dabei ganz offensichtlich nicht zur Wahl. Unser Take, das kleinere Übel wird das größere Übel nicht verhindern. Warum das so ist? Auch damit wollen wir uns im Folgenden beschäftigen. Ja, genau. Und du hast ja gerade schon angesprochen, ne? Also diese Diskussion, was jetzt zu tun ist in dieser historischen Situation, die wird in großen Teilen der linken Szene, der linken Bewegung im weitesten Sinne total hitzig diskutiert. Das sieht man zum Beispiel in unseren Insta-Kommentarspalten. Mhm. Na, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass wir zu den verschiedenen Parteien, die zur Wahl anstehen, solche Reels veröffentlicht haben, jeweils mit einer Einschätzung, warum man die auf keinen Fall wählen kann und so. Und vor allem unter dem Reel zur Linkspartei gibt es natürlich eine total wilde Diskussion, ne, weil alle möglichen Leute sich davon hart getriggert fühlen und weil man halt immer wieder dieses Argument dann auch vorgetragen bekommt, es wäre total sektiererisch und irgendwie unverantwortlich, wenn man in dieser Situation, wo aus der Sicht vieler Leute der Faschismus irgendwie unmittelbar vor der Türe steht, jetzt nicht das kleinere Übel wählt und sein Kreuz bei der Linkspartei macht. Wenn man sich die Linkspartei ein bisschen anguckt, ne, da gehen wir später auch noch mal genauer drauf ein, dann sieht man schon, dass da gerade Bewegung stattfindet und viele Leute auch, die in den letzten Jahren jetzt nicht bei der Linken organisiert waren oder mit der Linkspartei nicht viel am Hut hatten, stürzen sich jetzt auf einmal in so einen Haustürwahlkampf in ihren Stadtvierteln und so weiter. Ich kriege das hier direkt mit, weil mein Briefkasten überquillt von Linkspartei-Werbematerial. ja, meiner auch. Ja, genau. Und kämpfen vor allem über einzelne Direktmandate darum, in den Bundestag einzuziehen, auch wenn sie die 5%-Hürde nicht schaffen. Ja, und es ist schon so, dass viele Linke, wie man sieht, offensichtlich sich jetzt doch Hoffnungen machen in so eine angebliche Erneuerung der Linkspartei. Und warum wir das überhaupt nicht so einschätzen, dass da jetzt gerade so ein neuer Hoffnungsträger erscheint, darauf gehen wir auf jeden Fall später nochmal genauer ein. Ja, und ich nehme auch an, dass doch einige Leute am Ende doch so dem Ansatz, den Fabian Lehr vorschlägt, folgen werden und mit großen Bauchschmerzen oder vielleicht auch mittelgroßen Bauchschmerzen die Linkspartei wählen werden, immer mit so einem Ding von, ich finde die ja eigentlich auch nicht gut, aber in dieser Situation, also wirklich aus Mangel an Alternativen und einfach um literally irgendeine Opposition im Bundestag zu haben. Das ist auf jeden Fall ziemlich präsent gerade, finde ich, in der politischen Diskussion, in den Kommentarspalten der Insta-Reels dieser Welt. Ja, vielleicht noch zu den anderen so linken kommunistischen Parteien, die in der Regel antreten zu Bundestagswahlen. Die DKP wird es dieses Mal nicht schaffen, also wegen der viel zu kurzen Frist und auch der wirklich zu hohen Hürde. Also ich war früher selbst DKP-Mitglied und habe die ein oder andere Bundestagswahl miterlebt. Das ist tatsächlich für diese Organisation eine große Hürde, in allen Bundesländern diese Unterschriften zu sammeln. Genau, das werden sie bei der verkürzten Frist bei dieser Wahl nicht schaffen. Sie haben auf Instagram in so einem Reel von Patrick Köbele, dem DKP-Vorsitzenden, einen Anti-Raketen-Wahlkampf groß angekündigt und haben darüber hinaus aber keine Wahlempfehlung oder sowas ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Natalia, ich habe bisher von diesem Anti-Raketen-Wahlkampf nicht so viel mitbekommen. Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob davon was mitzubekommen war. Ja, also ich finde auch, ne, da ist jetzt keine Häme oder sowas am Platz. Ich finde das an sich schon irgendwie eine gute Idee, das zu machen. Und also ich freue mich jetzt auch nicht darüber, dass die DKP das nicht schafft. Aber es ist offensichtlich so, dass da nicht wahnsinnig viel passiert. Mhm. Voll. Und also keine Wahlempfehlung ausgesprochen heißt wirklich, also heißt ja nicht, die DKP hat sich zur Wahl nicht geäußert, sondern sie lassen explizit offen Türen in alle Richtungen, wo man nicht am Ende doch sein Kreuzchen setzen kann. Da sehe ich schon wirklich eine entscheidende Schwäche drin, ehrlich gesagt. Ja, das sehe ich genauso. Tritt die MLPD an? Ich habe hier noch gar keine Plakate gesehen. Ja, die MLPD hat immer so regionale Hotspots, ne? Ja, ja, klar. Also da, wo ich wohne, ist wirklich alles gepflastert mit MLPD-Wahlplakaten. Ah, okay. Also so wie immer, ne, die MLPD stürzt sich so ein bisschen stoisch in ihre Materialschlacht, so wie bei jeder Wahl. Mhm. Man weiß ja, dass das vor allem damit zu tun hat, dass sie so reiche Großspender haben, dass sie sich das überhaupt leisten können und in der Lage sind, so großflächig, zumindest in manchen Regionen in Deutschland, zu plakatieren. Ich finde es auf eine Art auch beeindruckend. Ne? Also die schaffen es wirklich in manchen Regionen so mehr oder weniger auf Augenhöhe mit den anderen Parteien zumindest sichtbar zu sein. Mhm. Die Wahlplakate finde ich, also die sind ja meistens recycelt, das sind oft einfach über Jahre dieselben Motive. Und ich finde es oft ein bisschen eine wilde Mischung aus linkem Radikalismus und rechtem Opportunismus. Also oft sind es einfach so Che Guevara oder Karl Marx Plakate, die kann man jetzt als Linker irgendwie sympathisch finden. Ja, ja. Aber ich würde sagen, die überzeugen so die normalen Leute nicht unbedingt. Und dann sind andere dabei, die einfach fast eins zu eins den Parolen der Linkspartei entsprechen. Ne? Sowas wie Reichensteuer jetzt oder so. Ja. Also so klassisch reformistische Parolen halt. Naja, und ansonsten ist halt überall bei der MLPD natürlich diese Parole vom angeblich echten Sozialismus präsent, ne, die sich vom real existierenden Sozialismus in der DDR und so abgrenzt und angeblich für was ganz anderes und viel Besseres und so steht. Ja, ich glaube, unsere Einschätzung zur MLPD kann man an anderer Stelle nachlesen, aber sie kandidieren auf jeden Fall zur Wahl und sind in manchen Regionen in Deutschland auch relativ sichtbar. Mhm. Darüber hinaus gibt es noch so vereinzelte trotzkistische Direktkandidaten. Die hat tatsächlich auch Fabian Lehr in seiner letzten Podcast-Folge ausführlich vorgestellt beziehungsweise sich selber vorstellen lassen. Das sind einmal Leute von Klasse gegen Klasse und einmal von der RSO. Die schicken Direktkandidaten meines Wissens nach in Berlin und in München ins Rennen. Ja, was würdest du denn sagen, was deren Verhältnis zur Linkspartei angeht? Also die treten jetzt nicht auf dem Linkspartei-Ticket an, sondern mit eigenen Kandidaten. Aber wie beobachtest du das? Ja, also ehrlich gesagt ist mir deren Verhältnis zur Linkspartei oder insgesamt irgendwie zur linken Sozialdemokratie relativ unklar. Also die schwänzeln hier und da um die Linkspartei rum. Ich finde auch, dass das in der Podcast-Folge bei Fabian Lehr deutlich geworden ist. Ja, natürlich sollt ihr uns wählen. Aber Zweitstimme Linkspartei, why not? Also es ist eigentlich ein völlig opportunistisches Verhältnis zu sozialdemokratischen Kräften, zumindest zu linkeren sozialdemokratischen Kräften. Für die SPD würden sie das sicherlich nicht vorschlagen. Und dann gibt es halt noch genug Kräfte, die halt einfach Wahlboykott propagieren. Ne? Gerade so aus dem maoistischen Spektrum ist das so eine beliebte Nicht-Wahlempfehlung sozusagen, weil die Teilnahme an bürgerlichen Wahlen einfach grundsätzlich reformistisch sei. Ich würde schon auch sagen, dass das wirklich ein komisches Verhältnis so zu den erkämpften Rechten der Arbeiterklasse auch einfach ausdrückt. Aber sei es drum. Mir ist übrigens gerade nochmal ein Take eingefallen. Es gibt auch Teile der Bewegung und der Linken in Deutschland, die weder zur Wahl aufrufen noch zum Wahlboykott, sondern die sagen, die Alternative sind wir. Ne? Also entweder unsere gewerkschaftlichen Kämpfe, das ist das, worauf es ankommt. Und das ist natürlich richtig. Ne? Also natürlich sind gewerkschaftliche Kämpfe wichtiger als bürgerliche Wahlen. Aber sie sind keine Alternative dazu, die KP aufzubauen als eine wählbare Alternative. Es gibt von unserem Zentralkomitee eine Stellungnahme zur Bundestagswahl, deren Lektüre wir euch unbedingt empfehlen wollen. Da haben wir vor ein paar Tagen ausführlich begründet, warum wir keine der anderen Parteien für wählbar halten und warum wir in Deutschland aktuell deshalb unsere Kräfte darauf konzentrieren müssen, die Kommunistische Partei weiter aufzubauen, um eben in Zukunft als wirklich revolutionäre Alternative auch zu Wahlen antreten zu können. Und da steht auch drin und ist ausführlich begründet, warum wir dennoch dieses Jahr wählen gehen am 23. Februar, obwohl es eben eine solche Alternative nicht gibt. Also ganz oft wird uns jetzt gerade in so Insta-Kommentaren und sowas vorgeworfen, aber ihr könnt doch jetzt nicht einfach passiv sein und die Leute irgendwie zum Nichtstun aufrufen in dieser schwierigen historischen Situation. Und ich will an dieser Stelle nur noch mal ganz deutlich klarstellen, davon sind wir weit entfernt. Das tun wir natürlich nicht. Also wir rufen natürlich niemanden zum Nichtstun auf. Wir sagen einfach nur, es ist in dieser Situation hier und heute falsch, zur Wahl von irgendwelchen opportunistischen Parteien aufzurufen. Aber das heißt ja nicht, dass wir zu Hause sitzen und die Hände in den Schoß legen und warten, bis irgendwie die revolutionäre Alternative vom Himmel fällt. Sondern natürlich ist unser Alltag davon geprägt, dass wir alles daran setzen, diese Alternative selbst aufzubauen. Und natürlich nutzen wir auch diesen Wahlkampf, ne? Der führt einfach dazu, dass total viele Leute viel mehr als normalerweise sich irgendwie mit Politik beschäftigen, mit genau diesen Leuten auch ins Gespräch zu kommen und alle unsere Möglichkeiten auch zu nutzen, alle unsere Kanäle und so weiter, um unsere Analyse und unseren Standpunkt zu dieser Wahl klarzumachen. Wir wollen heute über verschiedene Aspekte der Wahl ausführlicher reden. Jona, magst du kurz darlegen, was wir uns für heute vorgenommen haben und was wir in einer zweiten Episode besprechen werden? Wir haben unseren Podcast in 4 Themen gegliedert. Punkt 1 wäre, dass wir nochmal genauer auf den konkreten Kontext dieser Wahl eingehen wollen. Ne? Also in welcher Situation findet sie statt und in welcher Lage befindet sich eigentlich gerade der deutsche Imperialismus und die deutsche Arbeiterklasse? Im zweiten Punkt würden wir gerne einen genaueren Blick darauf werfen, wie eigentlich Kommunisten in der Geschichte mit dieser Frage umgegangen sind. Was ist ihr Verhältnis zu bürgerlichen Wahlen? Wie beteiligen sie sich daran und wie steht es im Verhältnis dazu, ob Linke eigentlich in eine Regierung eintreten sollten oder nicht? Spoiler, sollten sie nicht, aber wir wollen das nochmal genauer begründen. Im zweiten Teil würden wir dann noch eingehen auf diese Frage, die gerade alle diskutieren. Ne? Muss man, kann man, soll man den Faschismus an der Wahlurne verhindern? Also was hat diese Wahl eigentlich damit zu tun, dass vielleicht irgendwie in nächster Zeit der Faschismus an die Macht kommt. Dazu unsere Einschätzung und auch, warum diese Vorstellung, wieder Spoiler Alert, falsch und tatsächlich ein bisschen albern ist. Als viertes und letztes wollen wir nochmal genauer auf die Frage eingehen, wie eigentlich Reform und Revolution im Verhältnis zueinander stehen und warum wir es grundsätzlich für falsch halten, irgendwelche revolutionären Hoffnungen, auch wenn man selber behauptet, die wären nur taktisch oder so, auf so eine Kraft wie die Linkspartei zu projizieren. Hartes Programm, ne? Mhm. Wir haben einiges vor. Okay, Jona, dann lass uns doch mal unsere Tagesordnung abarbeiten und zum ersten Punkt, den wir uns vorgenommen haben, kommen, nämlich in welchem Kontext diese Wahlen am 23. Februar nur eigentlich stattfinden. Erzähl mal. Ja, diese Wahlen finden in einer Situation statt, in der sich der deutsche Imperialismus in einer tiefen Krise befindet. Ne? Diese hält an, mindestens schon seit der Corona-Pandemie und hat sich nochmal verschärft mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Ne? Seither ist dieses Schlagwort Krisenmodus ja auch in aller Munde, ne? Bei bürgerlichen Politikern und bei Sprechern der Bourgeoisie. Mhm. Das ist auch nicht nur aus unserer Einschätzung irgendwie eine Behauptung der Herrschenden, um ihre Angriffe auf die Arbeiterklasse zu rechtfertigen, sondern das ist schon wirklich so, da ist schon wirklich was dran. Dazu haben wir auch eine ausführliche Analyse geschrieben, die kann man nachlesen. Der Text heißt Zur Lage der kapitalistischen Herrschaft in Deutschland und ist im November auf unserer Website erschienen. In aller Kürze, ne, was so die Knackpunkte dieser Krise sind, Deutschland befindet sich in der imperialistischen Hierarchie, auf dem absteigenden Ast tendenziell und verliert vor allem in der Konkurrenz gegen China zunehmend an Boden. Kannst du ein paar konkrete Symptome dieser Krise nennen? Also da könnte man jetzt eine sehr lange Liste aufzählen. Ich versuche eine kurze zu machen. Also diese Krise schlägt sich auf der einen Seite erstmal nieder in einem stagnierenden Wirtschaftswachstum. Für 2024, das haben manche vielleicht Anfang des Jahres noch mitbekommen, da hat der Robert Habeck damals so ganz triumphierend verkündet, dass 1,8% Wirtschaftswachstum prognostiziert sind. Das wäre im Vergleich zum Jahr davor und den Corona-Jahren so positiv gewesen fürs deutsche Kapital. Rausgekommen sind jetzt am Ende tatsächlich minus 0,2%, also ein sinkendes Wirtschaftswachstum. Ups, verrechnet. Ist ja auch ein Zeichen, ne, für sinkende Profitraten. Sozusagen auf einer bisschen konkreteren Ebene sieht man das auch daran, dass zum Beispiel so total wichtige Großprojekte letztes Jahr gescheitert sind. Also manche haben vielleicht mitverfolgt, dass in Magdeburg so eine große Chipfabrik gebaut werden sollte mit Intel und noch ein paar anderen Großinvestoren und mit einem riesigen Investitionspaket, das der Staat noch beigesteuert hätte. Das ist erstmal auf Eis gelegt und gescheitert. Das ist für den deutschen Imperialismus schon ein großes Problem, ne? Weil Halbleiterproduktion ist strategisch total wichtig und findet bisher vor allem in Asien statt. Und das hat zum Beispiel jetzt nicht geklappt. Andere Krisenphänomene sind zum Beispiel der anhaltende Reallohnverlust. Seit über 10 Jahren eigentlich ist es in Deutschland so, dass tendenziell die Reallöhne fallen, selbst wenn sozusagen rein rechnerisch oder prozentual bei jeder Tarifrunde die Gewerkschaften ein paar Prozent Lohnerhöhung rausholen, werden die einfach durch die zwischenzeitlich extrem hohen Inflationsraten in der Regel aufgefressen. Und am Ende bleibt eben eine Arbeiterklasse, die tendenziell immer ärmer wird und immer weniger Kaufkraft hat. Das führt auch dazu, dass in Deutschland mittlerweile wirklich große Teile der unteren Schichten der Arbeiterklasse massiv verelenden. Also ne, sowas wie, dass die Großstädte voll sind mit Obdachlosen, dass es offene Drogenszenen gibt, dass man überall Rentner sieht, die Pfandflaschen sammeln und so. Das ist irgendwie ein relativ neues Phänomen. Das gibt es in Deutschland nicht schon immer. Und das ist alles sozusagen sind Symptome dieser tendenziellen Verelendung der unteren Schichten der Arbeiterklasse. Und in den oberen Schichten der Arbeiterklasse, ne, also so Festangestellte in der Autoindustrie, industrielle Facharbeiter und so, da hat man im letzten Jahr auch massive Angriffe erlebt. Also ihr habt bestimmt alle noch in Erinnerung diese Krise bei VW, wo tatsächlich in dem größten Autokonzern in Deutschland mit der bestorganisierten Belegschaft einfach die Kapitalseite damit gedroht hat, 10% Lohnverzicht durchzusetzen und ansonsten irgendwie 3 Werke zu schließen. Das ist, würde ich sagen, der größte Angriff auf das deutsche Sozialpartnerschaftsmodell seit ich denken kann, eigentlich gewesen. Mhm. Und ist auch ein Symptom dieser Krise. Voll, also es ist einfach der Friss- oder Stirb-Modus, der am Laufen ist von Kapitalseite. Okay, also du sagst auf der einen Seite absteigender Ast in der imperialistischen Hierarchie. Und dazu gehören dann Deutschland und die EU tendenziell zu den Verlierern bei der Zuspitzung zwischen den zwei großen imperialistischen Polen, also USA und China-Russland auf der anderen Seite. Also ich meine, es ist ja schon so, dass Deutschland seit 1945 immer fester Bestandteil des NATO-Blocks war und die USA auch immer als wichtigsten politisch-militärischen Bündnispartner hatte. Aber gleichzeitig ist Deutschland offensichtlich in unterschiedlichem Maße von diesen beiden globalen Playern abhängig. Und also ne, China, übelst wichtiger Absatzmarkt fürs deutsche Kapital. Russland war zumindest bis zum Ukraine-Krieg ein billiger Energielieferant und solche Geschichten. Und dann kam so wie so ein erzwungener Abbruch der ökonomischen Beziehung zu Russland. Und das hat dem deutschen Imperialismus schon geschadet und den USA genützt. Weil jetzt zum Beispiel so übelst teures Fracking-Flüssiggas nach Europa importiert wird. Also auch das ist ja irgendwie eine jüngere Entwicklung, die wir in Bezug auf den deutschen Imperialismus und seiner Stellung im imperialistischen Weltsystem beobachten können. Ja, genau. Und also was man insgesamt beobachtet, ist, dass diese Polarisierung des Weltsystems einfach immer weiter zunimmt und dass die Länder, die das können, das sind vor allem die an der Spitze der Pyramide, seit ein paar Jahren versuchen, verstärkt so eine Entflechtungspolitik voranzutreiben. Das heißt, dass die versuchen, die strategisch wichtigen Produktionsketten, wenn sie irgendwie können, auf ihrem eigenen Territorium anzusiedeln oder zumindest in ihrer eigenen Einflusssphäre. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die USA mit riesigen staatlichen Investitionen unter der Biden-Regierung Mikrochip-Produktion zum Beispiel zurück in die USA geholt haben. Das ist eine Lehre aus der Corona-Pandemie. Ja. Da sind teilweise diese Lieferketten abgebrochen und das hat die deutsche Automobilindustrie zum Beispiel extrem hart getroffen. Na, da sind die Bänder stillgestanden, weil die Chips irgendwo nicht mehr geliefert werden konnten im Suezkanal. festgesteckt sind und so weiter und so fort. Und man sieht, dass in diesem Wettrennen sozusagen um die erfolgreiche Entflechtung von diesen strategischen Produktionsketten Deutschland zum Beispiel tendenziell verliert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, dass in Deutschland dieses Projekt jetzt erstmal gescheitert ist mit der eigenen Chipproduktion und diese Abhängigkeiten weiter bestehen. Nochmal krass verschärft haben sich diese Widersprüche jetzt mit dem Regierungswechsel in den USA. Also diese America First-Politik, die Donald Trump angekündigt hat und auch jetzt schon aktiv umsetzt, die Strafzölle zum Beispiel erhebt auf importierte Güter. Das sind alles Dinge, die Deutschland nochmal stärker, das deutsche Kapital nochmal stärker unter Druck setzen. Dazu gehört auch die Ankündigung der neuen US-Regierung, die Rüstungskosten oder Rüstungslasten innerhalb der NATO neu zu verteilen. Das wird sozusagen dazu führen, dass in Europa noch mal härter die Diskussion darum geführt werden muss, ob nicht sogar mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in Rüstung gesteckt werden müssen. Und aus der Sicht des US-Imperialismus geht es darum, so ein bisschen die europäische Front zu vernachlässigen. Das sollen die Europäer selber regeln, um sich dann stärker auf den Hauptgegner China konzentrieren zu können. Und für Europa und für Deutschland bedeutet es natürlich, diese Rüstungskosten dann aus eigener Tasche bezahlen zu müssen. Voll, und also ich meine, das ist ja was spätestens seit dem Ausbruch des imperialistischen Krieges in der Ukraine auf dem Zettel der Herrschenden steht, das Programm der Zeitenwende, also einfach ein massives Aufrüstungsprogramm Deutschlands, bis damit wir spätestens 2030 kriegsfähig sind. Es ist natürlich so, dass das alles Projekte sind, die ausschließlich auf dem Rücken der Arbeiterklasse möglich sind. Ne? Also das wird oder kostet jetzt schon massive soziale Kosten. Und notwendig auch damit einhergehend eine Verschärfung der Repression. Also das sehen wir insbesondere gerade in der Palästina-Bewegung, die Repression, die es da gibt gegen antimilitaristische Kräfte, gegen Leute, die gegen Genozid und Völkermord, gegen Kolonialismus auf die Straße gehen. Und diese Repression, das würde ich schon sagen, da muss man einfach auch sagen, das ist eine Art Vorgeschmack. Das ist ein Testfeld für die Herrschenden, gerade in einer, ich sag mal, gesellschaftlichen Gruppe, auf die nicht so doll geguckt wird, weil es sind ja aus deren Sicht und auch aus Sicht vieler, ne, im Ergebnis des ideologischen Klassenkampfs, nur die Palästinenser sind keine Europäer, dies, das, jenes. Und da lässt sich schon Übles erahnen, was in Sachen Repressionsentwicklung auch nochmal auf uns zukommen wird mit einer Verschärfung der Krise. Ja, total, ne? Also es sind auf der einen Seite so rassistisch nur die Palästinenser und auf der anderen Seite sind es nur die Antisemiten. Und dass der deutsche Staat mit Repression gegen Antisemitismus angeblichen zumindest vorgeht, dagegen kann man ja nicht sein. Das ist was, das kann man der Bevölkerung ganz gut verkaufen. Und das ist gleichzeitig aber dann so ein Präzedenzfall, wo Mittel geschaffen werden, die halt früher oder später auch einfach gegen Streiks oder irgendwelche linken Protestbewegungen zu anderen Themen eingesetzt werden. Voll. Naja, also wir haben uns jetzt so ein bisschen den größeren Kontext angeschaut, dieser Wahl. Und ich glaube, was da schon mal klar gemacht werden sollte, ist, dass dieses Programm der Zeitenwende und dieses Programm von wir müssen jetzt alle mal den Gürtel enger schnallen, dass das die gesamte Allparteienfront sozusagen umfasst und dass es überhaupt kein Szenario gibt, in dem dieses Programm nicht umgesetzt wird. Egal, welche Parteienkonstellation am Ende eine Koalition bildet, dieses Programm wird umgesetzt. Mit leichten Nuancen. Ne? Manche werden das mit Bauchschmerzen machen, manche ohne. Aber am Ende des Tages wird es im Sinne des deutschen Kapitals umgesetzt werden. Und der Einfluss, den wir darauf durch bürgerliche Wahlen haben, der ist einfach marginal. Ich glaube, das muss man erstmal sich klar machen. Das ist die Situation, in der wir sind. Und die gibt auch ein Stück weit vor, was überhaupt mögliche Ergebnisse von dieser bürgerlichen Wahl sein können. Ja, wir gucken uns ja gleich im nächsten Punkt auch noch an, zumindest grob, wie sich der Klassenkampf von oben wahrscheinlich in der nächsten Legislatur in der Bundesregierung gestalten wird. Ich mache jetzt hier nochmal sozusagen so einen kleinen Rückblick über das bisher Gesagte zur aktuellen Situation. Ich halte fest, für den deutschen Imperialismus ist quasi Krise auf allen Ebenen angesagt, ökonomisch, geostrategisch und natürlich auch politisch. Immerhin muss dieses Programm, das das Leben der normalen Leute auf gar keinen Fall besser machen wird, den Massen entweder irgendwie schmackhaft gemacht werden oder eben mit Gewalt aufgezwungen werden. Aber es ist ja nur eben nicht so, du hast auch gerade gesagt, es gibt Nuancen da drin. Es gibt natürlich so verbale, diskursive Nuancen, ne? Weil man einfach sein Image behalten will. Gleichzeitig ist es ja schon tendenziell so, dass wir auch einfach mit einer Fraktionierung der Bourgeoisie zu tun haben. Kannst du dazu was vielleicht oder willst du dazu nochmal was sagen im Zusammenhang mit der aktuellen Krise? Ja, genau. Ich glaube, Also diese Frage nach der Fraktionierung der Bourgeoisie, die ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Ich glaube, wir gehen ja später nochmal genauer darauf ein, was der Staat als ideeller Gesamtkapitalist und sowas ist und was es mit der Fraktionierung der Bourgeoisie zu tun hat. Aber jetzt erstmal konkret mit Blick auf die Situation, in der wir gerade sind. Wenn es so ist, dass alle Kapitalisten eigentlich das Gleiche wollen, nämlich diese Zeitenwende und dieses Sparprogramm und so weiter, mhm. dann ist ja schwer zu erklären, warum die sich trotzdem so uneinig sind. Warum so eine Regierung zerbricht. Ja, genau. Und das liegt daran, also erstmal die Ausgangssituation ist, dass in so einer Krise natürlich auch die Monopole, das Kapital unter besonderem Druck stehen und mit besonderem Druck daran arbeiten müssen, einen Ausweg aus dieser Krise zu finden. Na, also der Staat muss im Auftrag der Monopole die bestmöglichen Akkumulationsbedingungen für seinen Standort durchsetzen und den eigenen Standort in der imperialistischen Hierarchie im Weltsystem möglichst gut dastehen lassen. Und darüber, wie das funktionieren kann, darüber ist die Bourgeoisie sich offensichtlich uneinig. Und das liegt nicht einfach daran, dass die unterschiedlichen Ideologien folgen oder so, dass die verschiedene Ideale haben, was auch immer, sondern das liegt schon daran, dass die auf Grundlage ihrer materiellen Gegebenheiten einfach verschiedene Interessen haben. Ne? Also die Bourgeoisie schafft es seit Jahren in Deutschland immer schlechter, sich auf eine wirklich gemeinsame langfristige Strategie zu einigen. Das hat zum Beispiel geostrategische Gründe. Es gab Fraktionen in der deutschen Bourgeoisie, für die diese Beziehungen zu Russland besonders wichtig waren. Mhm. Ne? Also die Teile der SPD auch. Ne? Da gibt es auf jeden Fall eine starke Strömung, die dafür stand. Genau, also du hast ja vorhin schon gesagt, Deutschland war immer fester Bestandteil des westlichen NATO-Blocks, aber trotzdem haben diese Beziehungen zu Russland eine wichtige Rolle gespielt für das Akkumulationsmodell, wenn man so will, des deutschen Kapitalismus, also eine günstige Energieversorgung und so weiter. Mhm. Und die sind ja jetzt erstmal gekappt, diese Beziehungen zu Russland. Das Erdgas wird nicht mehr geliefert und so weiter. Und es gibt auch große Teile der deutschen Bourgeoisie, die ein großes Interesse daran haben, dass die Handelsbeziehungen zu China nicht abgebrochen werden. Na, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, also die Automobilindustrie hat ihren größten Absatzmarkt dort. Und diese Spaltung zum Beispiel anhand von diesen ökonomischen Fragen, die konnte man total gut beobachten an der Auseinandersetzung um das Verbrennerverbot und die Diskussion in der EU, dass Strafzölle gegen auf chinesische E-Autos erhoben werden sollen. Mhm. Na, da geht es dann direkt ans Eingemachte. Wenn man da spontan drauf guckt, dann sollte man denken, natürlich ist es im Interesse von deutschen Autoherstellern, wenn chinesische Autos teurer werden, aber so einfach ist es gar nicht, weil die können dann natürlich durch Gegenzölle bedroht werden und dann wird ihr wichtigster Absatzmarkt gekappt oder zumindest geschrumpft. Mhm. Man könnte auch meinen, das ist ja total logisch, dass die deutschen Monopole unbedingt staatliche Subventionen wollen, um die Transformation und den Umstieg auf E-Autos voranzutreiben, weil genau auf diesem Feld kacken sie ab gegen die chinesischen Autohersteller. Könnte man ja sagen, natürlich, die wollen Milliarden vom Staat, um das schneller hinzukriegen. So einfach ist es aber auch nicht. Es gibt offensichtlich eine Fraktion in der deutschen Bourgeoisie, die noch länger an der Produktion von Verbrennermotoren festhalten möchte. Und die haben zum Beispiel ihre Interessenvertreter in der AfD, teilweise in der CDU und in der FDP. Ja. Ne, also auch in diesen Fragen ist die Bourgeoisie gespalten und die bürgerlichen Parteien haben sozusagen die Aufgabe, daraus irgendwie eine einheitliche Strategie zu machen. Das gelingt ihnen offensichtlich immer schlechter. Naja, und ein weiterer zentraler Streitpunkt war ja durchaus auch der Umgang mit der Schuldenbremse. Ne? Also die ganze Frage der Staatsverschuldung steht so permanent auf der permanent auf dem Tablett und auch ja sehr präsent, wenn es um Haushaltsdiskussionen und so weiter und so fort geht. Letztendlich ist das ja einfach eine Verteilung, eine Frage der Verteilung zwischen den Klassen. Denn natürlich geht es einer FDP nicht per se einfach um einen gesunden Staatshaushalt oder so. Sonst könnten sie ja genauso gut, weiß ich nicht, Milliardäre besteuern. Sondern es geht im Kern darum, Sozialausgaben auf ein Minimum zu kürzen. Also was SPD und Grüne dann zu weitgehend finden, weil es wiederum die Akkumulation des Kapitals untergräbt, also so die Erosion der Infrastruktur, des Binnenmarktes und so weiter, war, also ich glaube, ich komme jetzt gar nicht so gut zu einem Punkt, würdest du sagen, dass das entscheidend war dafür, dass die Ampelregierung dann gescheitert ist? Ja, total. Ich würde sagen, das ist im Kern die Ursache dafür. Ne? Also die Ampelregierung war der Versuch, ein Bündnis zu schmieden, in dem verschiedene strategische Vorstellungen, die sich eigentlich widersprechen, in einem politischen Bündnis vereint werden. Ne? Auf der einen Seite hatte man den Christian Lindner als Wirtschaftsminister, der einfach bis zum bitteren Ende an der Schuldenbremse festgehalten hat. Und daran ist am Ende ja die Regierung auch zerbrochen. Und auf der anderen Seite die Kräfte der Grünen und der SPD, die eher mit Staatsinvestitionen und so weiter die Kapitalakkumulation ankurbeln wollten. Und dafür hätten sie Kredite gebraucht. Also egal welches große, zumindest so soziale oder ökonomische Thema man sich anguckt, konnte man sehen, wie in dieser Ampelregierung jeder Vorschlag, den sie eingebracht haben, im Interesse einer Kapitalfraktion von der anderen Seite bekämpft wurde, im Interesse einer anderen Kapitalfraktion. In so einem Brennglas hat man das gesehen an der Auseinandersetzung um die Schuldenbremse. Und da hat man auch gesehen, wie sozusagen die politischen Parteien im Grunde wie so eine Art Stellvertreter für die einzelnen Kapitalfraktionen agieren und jeweils versuchen, deren Interesse halt im Staat als Gesamtinteresse durchzusetzen. Und am Ende des Tages waren die Widersprüche zu groß. Ja. Es ist ihnen nicht gelungen, sozusagen in der Ampel eine gemeinsame Strategie im Interesse des deutschen Gesamtkapitals, wenn man so will, durchzusetzen. Und das sieht man auch daran, wie der Wahlkampf jetzt läuft. Ne? Der ist schon so ein bisschen außergewöhnlich hart. Mhm. Das ist in Deutschland eigentlich nicht normal, dass im Wahlkampf sich auch die bürgerlichen Parteien mit so harten Bandagen behaken. Und das liegt genau daran, dass die Situation so brenzlig ist, die Krise so tief, die Lösung im Sinne des Kapitals so dringlich und so wichtig aus Sicht der Herrschenden und tatsächlich es in den strategischen Fragen einfach Unterschiede gibt, die nicht so ohne weiteres auflösbar sind. Und ich würde schon auch sagen, dass dieser Wahlkampf auf eine Art zeigt, dass den Wählerinnen und Wählern aber, also einerseits soll natürlich nicht so arg deutlich werden, wessen Interessen eigentlich wer vertritt. Und andererseits wird auch den Wählerinnen und Wählern eigentlich die Komplexität der wirtschaftlichen Situation des deutschen Imperialismus überhaupt nicht zugetraut. Und dann gibt es diese Seite im Wahlkampf, die so auf Moralismus macht, wir sind die Guten, zum Beispiel gegen die sogenannte vielgeschworene Brandmauer und so. Ne? Das ist schon auch eine absurde Seite in dieser Situation. Total. So, jetzt haben wir uns den Kontext der Wahl und die Krise des deutschen Imperialismus genauer angeschaut, auch sozusagen nochmal die Gründe beleuchtet, warum es der deutschen Bourgeoisie so schwerfällt, sich auf ein strategisches Programm zu einigen. Wer sind denn jetzt die bürgerlichen Parteien, die zur Wahl stehen und wie positionieren die sich? Ich würde schon gerne erstmal nochmal kurz auf so ein bisschen eine allgemeinere Ebene gehen. Ne? Also wir müssen festhalten, dass alle bürgerlichen Parteien, das haben wir auch im Teil davor gesehen, offensichtlich gemeinsam haben, dass sie den Kapitalismus möglichst erfolgreich verwalten wollen. Das heißt, möglichst gute und eben für das Kapital stabile Ausbeutungsbedingungen schaffen wollen und den sogenannten Standort Deutschland in der Welt auf Kosten der Konkurrenz stärken wollen. Also sie sind sich im Prinzip nur nicht einig darüber, was dafür das beste Programm im Sinne des Kapitals ist. Ne? Also der Merz von der CDU hat diese Tatsache, die natürlich alle bürgerlichen Parteien und nicht nur die CDU vertreten, bei deren Parteitag vor ein paar Tagen ganz unverblümt ausgesprochen. Ne? Also er werde jede Entscheidung danach prüfen, ob sie der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland dient. Das war jetzt ein März-Zitat. Er hat es so ausgedrückt, der würde nicht vom Kapital sprechen. Aber das fasst es einfach on point zusammen, was gerade der Modus ist. Ne? Ja, genau. Jetzt ist es ja so, dass wir in unserer Stellungnahme immer mit diesem Begriff der Allparteienfront arbeiten. Ist es das, was damit gemeint ist im Kern, dass die alle genau dafür sind im Wesentlichen? Ja, genau das ist es. Also Allparteienfront meint, dass sich alle bürgerlichen Parteien zumindest in ihren wesentlichen Positionen, das heißt vor allem in ihrer Stellung zum kapitalistischen System, einfach einig sind, ne? Sich kaum voneinander unterscheiden. Und da, wo sie sich unterscheiden, tun sie es nicht in ihrem Klassencharakter, sondern eben darin, welche genaue politischen Vorschläge sie für die Verwaltung des kapitalistischen Systems haben, für die bestmögliche Förderung des deutschen Imperialismus und eben der Umsetzung dieses Zeitenwendeprogramms. Wie jetzt diese Parteien sich im Angesicht der Krise den Klassenkampf von oben vorstellen und den organisieren wollen, das wird auch in der Analyse unseres Zentralkomitees deutlich, in diesem Hintergrundartikel zur Bundestagswahl. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das jetzt nicht hier einfach nochmal wiederkäuen. Ich habe mir stattdessen was ausgedacht. Und zwar, es wäre jetzt übertrieben, es ein Spiel zu nennen, aber Ich habe mir die Mühe gemacht, ich sag mal, die eigentliche Bedeutung der Wahlprogramme von CDU und SPD in so kleine Wahlkampfreden umzuformulieren. Die sozusagen Wahlkampf, aber in ehrlich. Genau, in ehrlich. Die werde ich dir jetzt gleich vortragen, zumindest für die beiden Parteien, die eben am wahrscheinlichsten den nächsten Kanzler stellen werden und dementsprechend ein paar Richtungsentscheidungen im Klassenkampf von oben bestimmen werden. Ich gebe dir das jetzt sozusagen gleich zur Kenntnis und der Auftrag an dich ist, dass du dann im Anschluss daran für die auf ehrlich so einen kleinen Wahlkampfslogan formulierst. Kannst du dich darauf einlassen? Alles klar, lass machen. Okay, also ich starte mal mit dem Wahlkampf der CDU. Liebe Wählerinnen und Wähler, diese Wahl ist eine Richtungsentscheidung. Wollen Sie einen Staat, der in Soziales investiert oder einen, der spart, aufrüstet und hart durchgreift? Bei uns in der CDU-CSU geht's klar voran. Weniger Staat, mehr Kapital. Denn der Wohlstand kommt von oben. Wir halten die Schuldenbremse straff, senken Steuern für Unternehmen und kürzen beim Sozialstaat. Wer arbeiten kann, muss länger arbeiten. Freiwillig natürlich. Die Alten arbeiten einfach noch ein paar Jahre mehr, weil wir es so wollen. Außerdem investieren wir in Sicherheit. Weltweit. Mehr Waffen für Kriege, mehr Polizei für uns. Wer nicht spurt, fliegt raus. Ganz einfach. Für ein starkes, sicheres Deutschland liegt die Antwort auf der Hand. CDU, CSU. Für eine Zukunft, in der Reiche entlastet, Arme belastet, Kritik unter Strafe gestellt wird und volle Kraft voraus in den nächsten Krieg. Na, wie sieht's aus mit deinem Wahlkampfslogan? Yeah. Boah, ey, irgendwie, wenn die Verhältnisse so beschissen sind, ist es echt schwierig, Satire zu machen, weil, ja, voll. Weil man es irgendwie kaum mehr übertreiben kann. Ne? Das, also ehrlich gesagt, der Unterschied zu dem, wie die CDU wirklich redet, der ist halt einfach relativ marginal. Weißt du was, ich glaube, ich erlaube mir mal die Freiheit, so ein bisschen die Regeln zu ändern. Ich glaube, mein Take wäre kein Wahlkampfslogan, sondern ich habe mir überlegt, wie ein ehrliches Wahlplakat aussehen könnte. Mhm. Und ich finde es bei der CDU wirklich schwierig, weil die sind einfach so unfassbar humorlos. Es ist wirklich schwierig, daraus eine Satire zu machen. Und es ist auch schwierig, eine witzige Satire draus zu machen, weil es einfach so ernst und so beschissen ist. Erzähl mir von dem Plakat. Ja, mein Take für das Wahlplakat der CDU ist ganz einfach. Ein Plakat mit einer Atombombenexplosion im Hintergrund und einer nuklearen Wüste im Vordergrund und darüber steht einfach nur christlich und sozial CDU. Aua. Das ist mein Take. Ja, es ist auf jeden Fall auch mein Vibe dazu. Ja, also ich bin auch das, was ich hier am Ende der Fake-Wahlkampfrede gesagt habe, für eine Zukunft, in der Reiche entlastet, Arme belastet, Kritik unter Strafe gestellt wird und volle Kraft voraus in den nächsten Krieg, ist für mich tatsächlich die Zusammenfassung der CSU, CDU im jetzigen Wahlkampf. Ja, das ist einfach irgendwie... Ist einfach die bittere und unlustige Realität, ne? Was soll man machen? Vielleicht kannst du auch nochmal auf Ernst zusammenfassen, für welche Politik die CDU eigentlich steht. Ja, im Wesentlichen für genau das, was du gerade in der Wahlkampfrede schon, oder was Merz in der Wahlkampfrede gesagt hat, also für einen harten Reformkurs im Interesse des Kapitals, also Klassenkampf von oben mit harten Bandagen, soziale Einschnitte, einen scharfen Zeitenwendekurs, ne? Also alles für das Hochfahren der Rüstungsindustrie und natürlich auf Kosten von Sozialausgaben. Geostrategisch ist die CDU schon immer dominiert von harten Transatlantikern, ne, also Leuten, die vor allem geostrategisch auf das Bündnis mit den USA setzen. Auch wenn es in der CDU, ne, seit sich abgezeichnet hat, dass Donald Trump die nächste Amtszeit wieder gewinnen könnte und es dann auch getan hat, gab es da schon auch eine stärkere Diskussion über so einen eigenständigen EU-Imperialismus. Die CDU ist durchaus eine Kraft, die auch dafür steht, nicht zuletzt mit von der Leyen, die auf EU-Ebene dieses Projekt einer EU-Armee ja vorantreibt. Ne? Ich würde sagen, wahlstrategisch versucht die CDU unter Merz vor allem durch ihren ultraharten und offen rassistischen Ausländer-Rauskurs, ne, da gibt es ja wirklich quasi keinen Unterschied mehr zur Linie der AfD, die Teile der traditionellen CDU-Wähler zurückzugewinnen, denen die CDU unter Merkel zu links war, ne, in großen Anführungszeichen, zur AfD abgewandert sind. Ich würde aber sagen, dass sich ziemlich deutlich abzeichnet, dass diese Wähler meistens einfach beim Original bleiben und nicht wieder zurück zur CDU kommen, weil das hat ja offensichtlich funktioniert, mhm. Dass die AfD von rechts die CDU, also von noch weiter rechts die CDU unter Druck setzt, hat ja offensichtlich dazu geführt, dass die die Forderung übernommen hatte. Warum also von dieser Taktik abweichen? Ja. Das funktioniert ja offensichtlich. Voll. Lass uns mal zur SPD kommen. Auch für die habe ich eine Wahlkampfrede geschrieben, für Herrn Scholz. Und vielleicht machst du dann auch gleich, um nicht so sehr in den Clowns-Modus zu verfallen. Vielleicht sagst du auch gleich was Seriöses dazu, nachdem du die Wahlkampfrede gehört hast. Also, liebe Wählerinnen und Wähler, wir von der SPD haben ein Programm, das sozial klingt, aber nur für diejenigen, die es sich leisten können. Wir versprechen ein bezahlbares Zuhause, solange sie keine Kinder haben und in keiner Großstadt wohnen. Der Mindestlohn wird auf 15 Euro steigen, genug, um sich die Miete weiterhin nicht leisten zu können. Und keine Sorge, die Schuldenbremse bleibt natürlich. Der Staat spart und wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit der großen Konzerne. Frieden im Nahen Osten? Klar, mit Waffenlieferungen so lange wie nötig. Wählen Sie SPD für die Wohlstandselite und gegen die arbeitende Bevölkerung, damit unser Kapitalismus floriert. Yeah. Ja, bei der SPD ist die Satire irgendwie ein bisschen einfacher, weil die SPD ist einfach, ihre Unehrlichkeit ist einfach ihr Markenkern. Ne, und zwar so. Ja, die sind selbst schon zynisch, ne? Genau. Ja, also vielleicht, um das nochmal so ein bisschen auf Ernst irgendwie einzuordnen. Die SPD ist schon immer die Partei, die mit irgendwelchen blumigen Wahlversprechen an die Arbeiterklasse, ne, also das ist schon so immer noch traditionell ihr Milieu, antritt, um dann einfach direkt nach der Wahl eine 180-Grad-Wende zu machen. Oder ne, jetzt gerade würde ich sagen, sind die Verhältnisse sogar schon so, dass sie gar nicht mehr so viel heucheln muss, weil der Kurs ist schon klar. Mhm. Die SPD ist auf jeden Fall die Partei der Zeitenwende. Ne, das ist ja auch das Schlagwort, das Olaf Scholz in die Welt gesetzt hat. Ja. Und die Partei, die endlich in großem Stil abschieben möchte. Ne, das ist schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist auch ein Zitat von Olaf Scholz. Das war die Titelseite im Spiegel. Ja. Das heißt, der Scholz steht auf keinen, oder und die SPD insgesamt auf keinen Fall für einen wirklich milderen Kurs, aber für einen Kurs, der zumindest ein bisschen mehr auf die Einbindung ihrer sozialen Basis abzielt, also ne, der Arbeiterklasse immer so Sozialstaatsversprechen und sowas macht und weniger mit offener Repression. Mhm, und hier und da mal ein Krümelchen wirft. Ja, genau, und weniger mit offener Verachtung und offener Repression vorgeht, wie es jetzt die CDU machen würde. Wichtig zu wissen zur SPD ist, dass die schon noch eine Verankerung in Teilen der Arbeiterklasse hat. Ich würde sagen, eher in den oberen Schichten, ne, vor allem in der Arbeiteraristokratie, und dass sie mit den Gewerkschaftsapparaten ganz eng verflochten ist. Mhm. Das sieht man zum Beispiel daran, dass ganz viele Leute in der IG Metall zum Beispiel aktiv Wahlkampf für die SPD machen und es da ganz viele Überschneidungen und Doppelmitgliedschaften gibt. Genau. Aber natürlich ist trotzdem die SPD, also daran kann sie nichts ändern, egal wie sie ihren Wahlkampf gestaltet, in den Köpfen der meisten Leute einfach immer noch die Hartz-IV-Partei. Mhm. Und das ist auch richtig, ne? Also sie hat durch diese Hartz-IV-Reform damals schon massiv Rückhalt verloren in den Teilen der Arbeiterklasse, die traditionell sozialdemokratisch gewählt haben. Die SPD hat von Anfang an den Kriegskurs gegen Russland massiv mit vorangetrieben, hat auch den Genozid in Gaza unterstützt und so weiter. Mhm. Ich würde sagen, sie profiliert sich in Abgrenzung von der CDU so ein bisschen als die besonnenere Alternative, ne? Die natürlich dafür sind, dass die Ukraine so lange mit Waffen unterstützt wird, bis sie zum totalen Sieg irgendwie vorangeschritten ist, aber halt dann doch nicht den Taurus-Marschflugkörper, weil das ist dann doch ein bisschen zu heikel, wenn dann irgendwie Moskau beschossen werden kann, ne? So in der Richtung. Hast du auch einen Wahlkampfslogan für die SPD? Ich habe wieder ein Wahlplakat. Okay. Ich habe eigentlich zwei. Das erste ist vielleicht so ein bisschen Boomer-Humor, keine Ahnung. Aber da wäre mein Take, auf die SPD ist immer Verlass. Und das einzige Bild auf dem Wahlplakat wäre so dieses U-Turn-Straßenschild, ne, wo man so um 180 Grad umdrehen kann. Ey, wir müssen echt aufpassen, dass die uns nicht als Wahlkampfstrategen engagieren, ey. Ich merke schon, du hast gelacht, du hast auch Boomer-Humor. Meine zweite Idee wäre eine Idee für so eine Plakatserie. Die wäre immer gleich überschrieben, nämlich mit, wo wären wir heute ohne die SPD? Dann wäre ein Plakat, wo man so sieht, wie die Novemberrevolution mit Maschinengewehren niedergeschossen wird. Ein anderes Wahlplakat würde man sehen, wie so Hartz-IV-Empfänger Schlange stehen vor der Agentur für Arbeit. Und dann könnte man noch so schön eins machen, wo man so Rentner beim Flaschensammeln sieht oder so. Aber dann müsste ja die Überschrift lauten, wo sind wir heute dank SPD? nicht, wo wären wir ohne SPD? Aber okay, das ist eine Feinheit. Ich sehe das Bild, ich sehe die Plakatreihe vor mir. Ich bin ehrlich gesagt beim Wahlkampfslogan geblieben oder bei der guten alten Demo-Parole: Rücken krumm, Taschen leer, SPD, danke sehr. Sehr schön. Und wo du gerade bei Wahlplakaten bist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das war jetzt vor ein paar Wochen, vielleicht oder vielleicht auch erst letzte Woche, hat der Seeheimer Kreis, also so dieser rechte SPD-Flügel, so eine Art Wahlplakat veröffentlicht und ich dachte wirklich, nails it. Da ist so ein Bild von Scholz drauf, der auch so ein bisschen aggressiv guckt und die Überschrift zu diesem Bild ist: klare Maßnahmen, sichtbare Ergebnisse in 2024, -34% Asylanträge im Vergleich zu 2023. Und das ist ja wirklich auch, also diese Orientierung in der Migrationspolitik, die sozusagen öffentlich geworden ist, würde ich sagen, mit diesem Spiegelcover vor anderthalb Jahren inzwischen, das spielt auch eine wesentliche Rolle, ne? Ich würde sagen, so ähnlich wie bei der CDU, sich von rechts ein paar Stimmen zurückholen zu wollen mit so einer Politik, die sie auch ganz real machen und vorantreiben, ne? Das ist nicht nur Kampagne. Ja, diesen Move haben diverse SPD-Politiker auch schon in so Talkshows gebracht, ne? Ich habe jetzt natürlich gerade nicht genau im Kopf, wann und wo, aber wo sie tatsächlich in Auseinandersetzung mit der AfD gesagt haben, naja, ihr labert immer nur von Remigration, wir setzen sie um. Wir machen. Naja, genau. Ja. Okay, lass uns mal bei den restlichen Parteien auf die Plakate und Wahlkampfslogans konzentrieren. Das wird hier sonst auf jeden Fall zu viel. An alle, die uns gerade zuhören, ich lege euch wirklich nochmal nahe, die Stellungnahme von unserem Zentralkomitee zur Bundestagswahl zu lesen. Und in den nächsten Tagen erscheinen auch noch so Reels zu den verschiedenen Parteien. Genau, die werden auch über unseren Telegram-Kanal veröffentlicht. Okay, Jona, hast du einen Vorschlag für einen Slogan für die Grünen? Ja, also ich bin wieder bei Wahlkampfplakaten. Okay. Mein Take für einen Slogan wäre: bei jeder Sauerei dabei, wählt die grüne Partei. als Plakatserie würde ich mir Folgendes vorstellen. So ein Plakat für alle großen Waffengattungen der Bundeswehr. Mhm. Und darüber würde so stehen, rein in den dritten Weltkrieg, aber nachhaltig, ökologisch und sozial. Und dann wäre so auf den einzelnen Waffengattungen, kennst du diese Bio- und Fairtrade-Logos und so, die man im Supermarkt auf Bio-Bananen und sowas findet. Oder so ein Leopard-2-Panzer, der an so einer E-Tankstelle gerade steht. Oder mit Solarpanelen auf dem Dach oder so. Das ist der Take der Grünen. Die sind straight dabei bei jedem Krieg, aber es wäre schon schön, wenn Uranmunition irgendwie kompostierbar wäre. Ja, das wäre wirklich super. Ich bin in einer ähnlichen Richtung mit meinen Slogans. Ich habe mir nur keine Plakate dazu ausgedacht. Ich bin bei 3 Ps für eine grüne Zukunft: Panzer, Profite, Privatisierung. Oder auch ein Gender-Sternchen für dich, Milliarden für die Rüstung. Darf ich eine Ergänzung machen, einen Vorschlag? Ja, klar. Ich finde den Slogan super. Ich würde da so klein und in Klammer dahinter schreiben, aber natürlich mit Bauchschmerzen. Ja, auf jeden Fall mit Bauchschmerzen. Also das Gender-Sternchen nicht, aber die Rüstung auf jeden Fall mit Bauchschmerzen. Was kam dir beim Lesen des FDP-Wahlprogramms als Parole in den Sinn? Oder welches Plakat siehst du vor deinem inneren Auge, wie ich das jetzt hier verstanden habe? Also bei der FDP kommt mir einfach jedes Mal die Kotze hoch. Das ist so. Und auch da, ehrlich gesagt, es ist so eklig, dass es schwierig ist, mit Humor zu antworten. Mhm. Aber ich würde sagen, als Wahlplakat der FDP kann man einfach jedes Meme von BWL-Justus benutzen, einfach mit dem Gesicht von Christian Lindner. Okay. So, warum nicht recyceln? Ja. Aber schön wäre auch sowas wie: Christian Lindner fährt mit seiner Yacht über Flüchtlingsboote im Mittelmeer oder so und schaut dabei fies. Mhm. Und also als Überschrift: Taurus für die Freiheit, Soziales auf Null. Auch schön, ja. Mehr Waffen, weniger Wohngeld. So geht Marktwirtschaft. Ja, okay. Es ist schon zynisch, sich darüber zu belustigen. Aber es ist wirklich absurd, mit was für einer Härte und tatsächlich Offensichtlichkeit die FDP traditionell natürlich den Klassenkampf von oben propagiert, ne? Also mir ist völlig unklar, wie die überhaupt auf Wählerstimmen kommen können. Aber andererseits die Prozentzahlen, die sie dann am Ende so abkriegen, wenn sie überhaupt den Einzug in irgendein Parlament schaffen, sprechen natürlich auch dafür, dass es nicht weite Teile der Arbeiterklasse sind, die auf deren Parolen reinfällt. Ne? Also bei der FDP ist einfach so offensichtlich wie bei keiner anderen Partei, dass die einfach die direkte Lobbyorganisation des Großkapitals sind ja. und anders auch gar nicht existieren würden. Mhm. Also wenn die nicht von denen einfach direkt finanziert würden, die würden ja nicht mehr existieren. Und ja, wenn die klar. nicht sozusagen, selbst wenn sie aus dem letzten Loch pfeifend noch über die 5%-Hürde gekommen sind, haben sie immer die Option, sozusagen als Koalitionspartner für die CDU oder für die SPD herzuhalten. Und ne, also das ist ihr ganzer Existenzgrund, das sozusagen das direkte Sprachrohr des Großkapitals im Bundestag zu sein. Und als solche werden sie auch am Leben gehalten. Lass uns zur AfD kommen. Ich fange mal mit einem Slogan an. Wie wäre Reich bleibt reich, arm bleibt arm, aber deutsch muss es sein? Catchy. Noch besser finde ich, Arbeiterklasse verraten, aber national. Naja, also ich meine, das Programm der AfD ist im Prinzip zusammengefasst auch Reiche entlasten, Arme abschieben, aber mit mehr Sozialdemagogie als andere Parteien das machen. Wir kommen auch später in dem Teil zur Frage, können wir den Faschismus eigentlich an der Wahlurne verhindern, nochmal zur AfD. Und ich würde ehrlich gesagt vorschlagen, dass wir uns jetzt lieber nochmal den vermeintlichen Alternativen für linke Wählerinnen und Wähler widmen. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich tatsächlich zur AfD auch keinen Take. Ja, alles gut. Lass es gerne weitermachen. Okay, also vermeintliche Alternativen für linke Wähler. Bündnis Sahra Wagenknecht unter der Führung von Sahra Wagenknecht verspricht soziale Verbesserungen wie höhere Renten, mehr Tarifbindung, die Abschaffung der Zweiklassenmedizin, also der Unterscheidung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Und das BSW, das es ja wirklich noch nicht lange gibt, gibt sich als Friedenspartei. Die lehnen Waffenlieferungen ab, die lehnen die konkreten NATO-Aufrüstungsziele ab und stellt aber als vermeintlich linke Partei, also sie verorten sich ja selbst schon eher im linken Spektrum, die imperialistische Weltordnung halt überhaupt nicht in Frage. Ne? Und gleichzeitig drückt sich das auch ganz konkret aus, wenn sie die Arbeiterklasse angreift, die Wagenknecht und das BSW. BSW unterstützt Sanktionen gegen die Arbeiterklasse, kündigt an, große Erben zu schützen, stellt Klimaschutz ganz offensichtlich hinter Kapitalinteressen und will halt eine Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro, was ein völliger Witz ist im Angesicht der Lebenskosten, die so alltäglich zu tragen sind, also auch genauso für die Leute im Niedriglohnbereich. Ne? Also ich würde sagen, statt auf Klassenkampf setzt BSW zu 100% auf die Stabilisierung des Kapitalismus und eben orientiert auch krass auf so staatliche Förderung mittelgroßer Unternehmen. Und dazu kommt dann noch eine Reihe weiterer reaktionären Positionen. Ne? Also mehr Polizei, rassistische Hetze gegen Migranten. Auch so die fischen so in diesem Spektrum von so wissenschaftsfeindlichen Corona-Diskursen, wo sie komplett anschließen und sich in dieses Milieu reinsetzen wollen. BSW ist ganz klar und zu 100% eine bürgerliche Partei, die sich in jeder Regierung dem Kapital unterordnen würde. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, der Einfluss, den das Bündnis Sahra Wagenknecht gerade auf Teile der Arbeiterklasse hat, der muss unbedingt bekämpft werden. Darf ich da ganz kurz einhaken? Mhm. Ich habe tatsächlich selber keinen Wahlkampfslogan. Ich habe nur noch so einen kurzen Take zum BSW. Ja. Ich finde das Tragische an der Entstehungsgeschichte des BSW ist, dass die teilweise Teile aus der Linkspartei rausgebrochen haben, die eine berechtigte Kritik an der Orientierung der Linkspartei hatten, also dem Pro-NATO-Kurs und so weiter, den sie zumindest implizit haben, aber auch, finde ich, eine teilweise richtige Kritik daran, dass die Linkspartei in den letzten Jahren viel mehr auf so linksliberale Identitätspolitik und sowas gesetzt hat und nicht mehr auf soziale Frage oder den Klassenwiderspruch. Und dann aber sozusagen diese Leute aus der Linkspartei rausgebrochen und in so ein reaktionäres Fahrwasser mitgenommen, anstatt sie irgendwie für eine zumindest ernsthafte linkssozialdemokratische Orientierung oder sowas zu gewinnen. Ja, und also ich glaube, dass die wirklich reaktionäre Wendung des BSW mittlerweile einfach vollzogen ist. Ne? Also in der Frage der Migrationspolitik sind deren Slogans einfach Wasser auf die Mühlen der Herrschaftsstrategie von oben, ne? Die Leute zu spalten. Ja, und was auch so Vorschläge zur Repressionsentwicklung angeht. Ne? Also ich habe auch als Wahlkampfslogan in Anführungszeichen, dachte ich auch, BSW, wir sind's, die rassistischen Repressionssozen, weil es das im Kern zusammenfasst. Ne? Und mit Ängsten der Arbeiterklasse spielt und das in völlig regressive Bahnen lenkt einfach. Mhm. Jona, machst du einen Take zur Linkspartei? Ja, mache ich gerne. Also die Linkspartei oder auch abgekürzt PDL, die ist ursprünglich entstanden aus so einem Zusammenschluss einer Abspaltung aus der SPD, die damals wegen den Hartz-IV-Gesetzen rausgegangen sind und dann übergangsweise so eine Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit oder so hieß es, WASG, gegründet haben. Und die haben sich vereint mit einer Nachfolgeorganisation von Teilen der SED, nicht der SED insgesamt, der PDS. Und daraus ist die Linkspartei entstanden. Mhm. Wir als Kommunisten würden natürlich sagen, dass die Linkspartei mittlerweile nicht mal mehr ein klassisch reformistisches Programm vertritt. Ne? Also es ist noch nicht mal so, dass die sagen, wir wollen langfristig den Sozialismus erreichen und verstehen darunter das Gleiche wie wir als Kommunisten, als Marxisten, sondern eigentlich machen sie nur noch Reformismus, ohne überhaupt auf den Sozialismus zuzuarbeiten. Das ist schon eine Entwicklung, die sie auch erst als Linkspartei gemacht haben. Ne? Also die Leute aus der SPD, die da reingegangen sind, haben das natürlich nicht vertreten. Das war ja so diese Clique Crew um Oscar Lafontaine damals, soweit ich mich erinnere. Ja. Aber in der PDS wurde schon noch vom sogenannten demokratischen Sozialismus geredet. Gut, dass du es ansprichst. Also dieser Begriff demokratischer Sozialismus, der kursiert schon auch immer noch in der Linkspartei. Aber ich glaube, es ist total wichtig, nochmal klarzustellen, dass damit nicht das gemeint ist, was wir mit Sozialismus meinen. Demokratischer Sozialismus heißt für die sowas wie ein irgendwie netterer, menschlicherer, besser verwalteter Kapitalismus, in dem es halt irgendwie einen hohen Mindestlohn und so weiter gibt, aber nicht Sozialismus, so wie wir es verstehen. Zumindest jetzt im Wahlkampf kommt der Begriff Sozialismus ja überhaupt nicht vor, ne? Als irgendwie fernzielstrategische Orientierung. Genau, also diese Wahlprogramme der Linkspartei sind einfach immer so Sammlungen von schönen Dingen, die man im Kapitalismus gerne umsetzen würde. Da sage ich gleich nochmal ein paar Takte dazu. Ja. Objektiv hat sich die Linkspartei in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder als die Mehrheitsbeschafferin für Rot-Grün oder dann im Fall von Berlin, zum Beispiel im Berliner Senat, für Rot-Rot-Grün betätigt. Und in Thüringen hat sie sogar mit Bodo Ramelow lange die Landesregierung selber gestellt. Genau, also die Linkspartei hat unmissverständlich klargemacht, dass sie natürlich auch als reformistische linke Kraft überhaupt nicht dafür zurückschreckt, in bürgerliche Regierung einzutreten und dann da auch die Rolle zu spielen, die sie halt spielt. Zum Beispiel, indem sie in Berlin die Privatisierung von Wohnraum mit vorangetrieben hat und so weiter. Genau, die Linkspartei hat sich nach langen Grabenkämpfen vor nicht allzu langer Zeit dann schließlich an der Migrations- und an der Ukraine-Frage gespalten. Daraus ist das BSW entstanden, über das haben wir ja gerade schon gesprochen. Aber seit der Spaltung lässt sich ja schon eine gewisse Erneuerung der Linkspartei beobachten. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich würde sogar sagen, jetzt nochmal verstärkt im Wahlkampf, also in den letzten Monaten muss nochmal mehr Leuten klar geworden sein, sodass sie jetzt irgendwie aktiv werden wollen, irgendwas tun wollen. Man kann schon beobachten, dass die Linkspartei auf eine Art sozusagen ein Teil der Kritik der BSW-Leute ernst genommen hat, nämlich sie hat diese identitätspolitischen Themen deutlich runtergefahren und die aktuellen Wahlprogramme haben einen totalen Fokus, auch die Wahlplakate und so, auf so klassische soziale Themen, auf die soziale Frage. Da geht es um Mieten, da geht es um Lohn, da geht es um Kitas und so weiter. Man kann auch beobachten, dass es so eine Eintrittswelle gibt von jungen linken Aktivisten, die in die Partei strömen und da in letzter Zeit versuchen, verstärkt mit so Organizing-Methoden aus der Gewerkschaftsbewegung und diesen Haustürwahlkämpfen den Niedergang der Partei zu stoppen oder sogar den Trend umzukehren und sie wirklich in so eine, aus ihrer Sicht, Erneuerungsbewegung zu lenken. Das ändert alles nichts daran, dass die Linkspartei sich in den letzten Jahren trotzdem mindestens zur Komplizin der Kriegs- und Genozidpolitik der Herrschenden gemacht hat. Voll, und das sieht man ja jetzt auch gerade im Angesicht des Genozids in Gaza, ne? Also sagen im Wesentlichen hat die Linkspartei zu diesem Völkermord geschwiegen. Da gab es jetzt vor, ich glaube letzte Woche war das, wurde nochmal der parlamentarische Sprecher von der Heidi Richenik, wurden so ein paar Posts von ihm veröffentlicht und das ist einfach ein Hardcore-Zionist, der da in einer Spitzenposition letztendlich mitarbeitet, ne? Und die politische Linie der Partei durchaus ja auch mitbestimmt in so einer Position. Und mit Ramses Kilani wurde vor nicht allzu langer Zeit ein sehr prominenter Aktivist aus der Palästina-Solidarität, der auch selbst Palästinenser ist, erst massiv bekämpft und dann ausgeschlossen. Und diese Positionierung sozusagen, also von einer Partei, die eigentlich für sich beansprucht und formuliert, wir stehen irgendwie auf der Seite der Unterdrückten, spricht schon Bände, ne? Also diese Antisemitismus-Resolution, die es gab, die eine im November und die andere jetzt Anfang Februar, wo es nicht nur darum geht, den Begriff des Antisemitismus vollkommen zu entleeren und auszuhöhlen, sondern wo es wirklich auch um eine Steilvorlage für eine massive Repressionsentwicklung in Deutschland geht. Bei beiden dieser Resolutionen hat sich die Gruppe der Linkspartei im Bundestag enthalten Und gleichzeitig laufe ich hier durch meine Straße und überall hängen Plakate von der Linkspartei, auf denen steht, gegen Genozid. Und ich denke die ganze Zeit, ja, ihr seid offensichtlich an sich gegen Genozid. Aber der Völkermord an den Palästinensern, damit fischt ihr gerade. Eure reale Politik steht dem entgegen. Und so Leute in Berlin zum Beispiel, ne, der schon als so linker Teil der Linkspartei gewertet wird, wie der Firat Kotschak, lässt sich in seinem Wahlkampf, wo er verbal ein bisschen auf Pro-Palästina macht, von so Leuten wie dieser zionistischen Szene-Rapperin Suki unterstützen. Also die Absurdität kennt wirklich keine Grenzen, was den Zynismus dieser Organisation angeht. Also ich finde es wirklich frappierend, was uns da entgegenschlägt. Ja, ich finde es gut, dass du es gerade nochmal so dargestellt hast, weil es zeigt einfach die absolut schizophrene Doppelmoral der Linkspartei. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Symptom von was anderem, nämlich von ihrem Organisationsprinzip. Ich finde, an der Linkspartei kann man einfach genau sehen, was passiert, wenn man Fraktionismus zu seinem Organisationsprinzip erhebt und eben nicht demokratischen Zentralismus praktiziert, wo es eine einheitliche, verbindliche Linie für alle Parteimitglieder gibt. Weil so, in der Linkspartei kannst du ja seit Jahrzehnten eine Ortsgruppe haben, wo die Hälfte einfach Hardcore-Zionisten und Antideutsche sind und die andere Hälfte sich irgendwie als Anti-Imperialisten sieht. Und man fragt sich immer, wozu seid ihr in einer Organisation? Man organisiert sich doch, ja, also man organisiert sich doch zu dem Zweck, dass man gemeinsam handlungsfähig ist. Aber wenn man einfach in vielen zentralen Fragen direkt gegensätzliche Positionen vertritt, dann ist das ja offensichtlich absurd. In diesem Wahlkampf von Firat Kotschak hier in Berlin, der wird ganz doll gepusht von diesem, ich weiß nicht, ob das ein Netzwerk in der Linkspartei ist oder wie man das nennt, von Marx 21, die sich ja offensichtlich schon dem Namen nach auf den Marxismus beziehen, sich als die klassenkämpferischen Kräfte in der Linkspartei verstehen und so weiter und so fort. Und das sind genau die Leute, die in dem Moment diesen Wahlkampf pushen lassen, um dieses eine Direktmandat von eben offen zionistischen Kräften. Das muss man sich schon vor Augen führen, was für ein Zynismus da auch einfach drinsteckt. Total. Über die Linkspartei wollen wir im letzten Teil des Podcasts auch noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Nochmal abschließend, ne? Spoiler-Alarm, die Linkspartei strebt weder eine Revolution noch den Sozialismus an. Die nutzen auch die Parlamente nicht als Tribüne, um das Bewusstsein der Arbeiterklasse zu heben oder sie auf die Revolution vorzubereiten. Stattdessen schüren die mit ihrer Politik im Grunde nur die Illusion, dass eine grundsätzliche Reformierung des Kapitalismus, des Systems irgendwie möglich wäre. Und wenn man sich ihr Wahlprogramm anguckt, ne, diesen kleinen Flyer, den wir alle hundertfach im Briefkasten wahrscheinlich liegen haben, dann vermittelt der im Wesentlichen die Botschaft, dass auf dem Boden des Kapitalismus angeblich ein gutes Leben möglich wäre, und zwar relativ widerspruchsfrei, eine gerechte Welt, eine menschenwürdige Gesellschaft, einfach indem man irgendwie eine Reichensteuer einführt, eine Mietpreisbremse, den Mindestlohn ein bisschen anhebt und vielleicht ein bisschen in öffentliche Infrastruktur investiert. Und wie soll das alles erreicht werden? Ganz einfach, indem man die Linkspartei wählt. Und die regeln es dann im Parlament. Da ist an keiner Stelle die Rede davon, dass man dafür vielleicht einen Klassenkampf führen muss, dass man dafür vielleicht ein bisschen mehr braucht als Stimmen an der Wahlurne. Naja, also es wird überhaupt nicht ins Verhältnis gesetzt zum Kapitalismus und zum sozialistischen Ziel, das nötig wäre, um diese Dinge dauerhaft umzusetzen. So, wir wollen abschließend in diesem Blog noch kurz darüber reden, warum wir eigentlich nicht dazu aufrufen, irgendwelche kleineren linken Parteien zu wählen. Natalia, magst du noch mal dazu ein paar Takte sagen, bevor wir diesen Blog abschließen? Ja, also ich meine, es gibt ja echt einige kleine Parteien, die gerade um linke Wählerstimmen werben. Aber die Werbung ist eigentlich auch gar nicht so entscheidend. Also ich meine, Wahlkampf, das sind halt Versprechungen, mit denen man antritt. Entscheidend ist unterm Strich, wie sich diese Organisation zum Kapitalismus verhalten und welche Rolle sie für ihn spielen. Ne? Ich sag mal kurz was zu Mera 25 und der MLPD und lasse dir die trotzkistischen Werbung um Direktmandate von RSO und Rio. Gut, Mera 25, ich weiß gar nicht, also zumindest in der Palästina-Bewegung sind die ja relativ präsent als Organisation. Im Prinzip ist das so ein Yannis Varoufakis-Satellit, ne? Also gibt sich als linke Alternative, es steht in direkter Verbindung. Mit ihm ist unterm Strich eine ganz normale sozialdemokratische bürgerliche Partei. Ein bisschen besonders ist eben, dass Mera 25 den Genozid in Palästina klar benennt, aber dann hört es eben auch auf. Also das kapitalistische System stellen sie überhaupt gar nicht in Frage. Und ihr Daddy Varoufakis selbst trug ja auch als griechischer Finanzminister damals den Austeritätskurs der EU in Griechenland mit, der das griechische Volk krass weiter verarmte, ne? Ich glaube, zu seiner Rolle oder der Rolle seiner Partei kommen wir auch an späteren Stellen jetzt im Podcast nochmal. Ja, also was soll ich sagen? So Parteien wie Mera 25 dienen letztendlich dazu, Protestbewegungen und systemkonforme Bahnen zu lenken. Und mehr ist da meines Erachtens auch nicht dran. Außerdem gibt es im Wahlkampf gerade noch die MLPD. Die gibt sich revolutionär im Gegensatz zu Mera 25, bleibt in ihrer Praxis aber einfach reformistisch, ne? Also die ruft zum Beispiel zu Wahlbündnissen mit anderen Parteien wie der Linkspartei oder eben Mera 25 auf, verbreitet Parolen wie neue Politiker braucht das Land. Und das sind offensichtlich Illusionen, die da geschürt werden darin, dass Wahlen grundlegend etwas am Kapitalismus ändern könnten, indem man einfach das politische Personal austauscht. Ne? Und auch zum Realsozialismus hat die MLPD ein absonderliches Verhältnis. Das würde hier wahrscheinlich jetzt zu weit führen, aber ich sag mal so, strategisches Ziel der sich marxistisch-leninistische Partei Deutschlands nennenden Organisation liegt irgendwo zwischen Utopismus und Unklarheit. Relativ neu im Bundestagswahlkampfgame sind eben RIO und RSO, diese zwei trotzkistischen Gruppen. Magst du dazu noch mal kurz ein paar Takte sagen? Ja, mache ich sofort. Ich würde noch gerne eine Kleinigkeit ergänzen. Also ich finde erstmal zwischen Utopismus und Unklarheit bringt es total gut auf den Punkt. Ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass es einen längeren Text von uns zur MLPD gibt, wo wir uns auch ein bisschen mit ihrem Sozialismusverständnis und so weiter auseinandersetzen. Den kann man auf unserer Website auf jeden Fall finden und nachlesen. Mhm. Und es gibt auch eine Stellungnahme zu Mera 25, die wir, glaube ich, zur letzten Europawahl geschrieben haben. Genau, ja. Wo es auch um ihre Rolle in der Palästina-Bewegung, ich weiß nicht, ob es immer noch so stark so ist, aber wo sie eine Zeit lang stark auf Stimmenfang waren. Voll, danke für den Einschub. Also, RIO, RSO, let's go. RIO und RSO sind zwei trotzkistische Gruppen, die zurzeit in Berlin und in München in ein paar Wahlkreisen mit Direktmandaten antreten. Wer sich genau anhören möchte, wie die das begründen und so weiter, der kann sich diese Podcast-Folge von Fabian Lehr anhören, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und was da auffällt, ist, dass die schon die ganze Zeit davon reden, dass sie irgendwie revolutionär sind. Ist ja klar, ne? Die sind auch Trotzkisten, die denken schon, dass sie das sind. Sie haben es ja auch im Namen. Sie haben es ja auch im Namen. Aber wenn man sich ihr Wahlprogramm anschaut, dann besteht es gar nicht so unähnlich wie andere bürgerliche Wahlprogramme, einfach aus einer Liste von Forderungen und gibt einfach keine Strategie zur Revolution vor und setzt auch sozusagen nicht ins Verhältnis, in welcher Gesellschaft leben wir jetzt und was ist da möglich im Kapitalismus und welche Gesellschaft müsste über eine Revolution erreicht werden, dass diese Dinge tatsächlich gesellschaftlich realisierbar werden. Ne, und in dem Moment wird dann halt einfach, wenn man so will, die Taktik zur Strategie, nämlich die Taktik ist einfach willkürlich, was einem gerade unmittelbar als richtig erscheint und steht in keinem langfristigen Verhältnis zu den Zielen, die man erreichen möchte. Ja, und also die propagieren auch einfach illusionäre Konzepte, also sowas wie eine Regierung der ArbeiterInnen innerhalb des Kapitalismus oder die Entwaffnung der Polizei, also was einfach hochgradig alberne Vorstellungen sind, dass sowas innerhalb der bürgerlichen Herrschaft im Kapitalismus möglich wäre. Ne? Und da sieht man, dass es so überhaupt keine Einordnung in eine langfristige Strategie gibt. Also dass die Entwaffnung der Polizei einfach nur in einem revolutionären Akt möglich wäre. Mhm. Auf die Idee kommen die gar nicht. Und das schürt natürlich einfach totale Illusionen. Also ne, entweder sie kommen nicht auf die Idee oder noch schlimmer, sie sind einfach unehrlich. Und kommunizieren das nicht. Und ich glaube, das ist ja die Aufgabe der Kommunisten gegenüber der Arbeiterklasse, genau darauf hinzuweisen, dass wir eben nicht einfach im Kapitalismus Schritt für Schritt uns auf den Weg in den Sozialismus machen können, sondern dass dafür ein revolutionärer Bruch notwendig ist. Und genau an dieser Klarheit fehlt es da. Und ich würde sagen, da ist das Scheunentor Richtung Opportunismus einfach sperrangelweit offen. Ja, vielleicht noch als Letztes, was man zu RIO und RSO sagen kann, ist, dass sie sich sehr stark auf diesen Kampf gegen die AfD fokussieren und eigentlich ganz einseitig sozusagen ihre Kritik auf diese Partei richten und überhaupt nicht benennen, dass das, was wir als Rechtsentwicklung oder Faschisierung schon oft bezeichnet haben, eine Tendenz ist, die aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft kommt und die mit den kapitalistischen Verhältnissen zu tun hat und nicht einfach mit einer Partei. Ne? Also man kann dieses Phänomen nicht einfach auf die AfD reduzieren. Voll. Und was ihr Verhältnis zum strategischen Ziel angeht, also zum Sozialismus, muss man dann am Ende auch konsequenterweise feststellen, dass sie das eigentlich nur im Wort tragen. Es ist nicht unähnlich der MLPD. Was man schon über MLPD und RIO RSO sagen muss, ist, dass die anders als Mera 25 oder auch die Linkspartei schon darauf setzen, dass es auch eine außerparlamentarische Organisierung geben muss. Ne? Also die sind schon in Gewerkschaften präsent und aktiv und so weiter und so fort. Aber es sind beides Organisationen, die sich da in ihrer Aktivität auch gar nicht so unähnlich sind. Also ich habe immer so ein Gefühl von, die haben mal in der Schulung gelernt, Klassenkampf ist wichtig. Und dann entwickeln sie das aber nicht gemeinsam, also in einer gemeinsamen Organisierung mit unseren Klassengeschwistern, sondern setzen sich wie so obendrauf mit linksradikalen Phrasen, mit Forderungen, die für die Leute gar nicht entwickelt werden in der politischen Diskussion. Und zumindest bei mir in der Gewerkschaft ist es zum Teil so, dass dann Gliederung XY, die zum Beispiel von den Kräften von Rio weit dominiert ist, da gehen die Kolleginnen und Kollegen einfach nicht mehr hin, weil sie von diesem Modus des Überhelfens so krass genervt und abgefuckt sind. Und dann heißt es am Ende, guckt mal, was wir Revolutionäres beschlossen haben. Also das ist wirklich ein schlechtes und falsches Verhältnis zu dem, was sie auf der anderen Seite sozusagen richtigerweise erkennen, das Parlament ist nicht ausreichend. Aber die machen das auf eine Art und Weise, dass es eben zu einer Abschreckung unserer Klassengeschwister in weiten Teilen kommt. Gut, ich mache mal eine kurze Zusammenfassung, sag ich mal. Wir müssen über diese kleineren linken Parteien, genauso wie über die größeren linken Parteien, festhalten, dass sie unterm Strich alle auf die eine oder andere Art innerhalb der kapitalistischen Ordnung verbleiben und damit eine revolutionäre Bewegung verhindern, anstatt sie zu fördern. Ja, ist so. Also die sind auf jeden Fall nicht die Alternative, die wir brauchen, um das kapitalistische System überwinden zu können. Die müssen wir selber aufbauen, obviously. Und jetzt sag mir doch mal, lieber Genosse Jona, warum wir dann nicht einfach an der Wahl teilnehmen dieses Jahr? Naja, also wir haben uns dieses Mal dazu entschieden, nicht an den Bundestagswahlen teilzunehmen, weil objektiv die Hürden für uns zu groß gewesen wären. Wir sind eine relativ junge, relativ kleine Organisation, die sich im Aufbau noch befindet. Ihr wisst wahrscheinlich, dass es ein relativ großer Aufwand ist, sich an solchen Wahlen zu beteiligen. Es gibt so eine Mindestanzahl von Unterschriften, die man in jedem Bundesland sammeln muss und so weiter. Es ist nicht so, dass es absolut unmöglich gewesen wäre, aber wir haben schon eingeschätzt, dass da Aufwand und Nutzen nicht in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen würden. Ich persönlich habe in meiner Zeit in der DKP, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, schon so ein paar Bundestagswahlen miterlebt und ich habe das damals in der Form, wie die DKP das gemacht hat, immer als sehr unfruchtbar wahrgenommen. Wir haben uns einfach random mit einem Infostand und Klemmbrettern in die Fußgängerzone gestellt und dann halt Leute angequatscht. Und es hatte meistens wirklich nicht den Charakter, dass dabei so politisierende Gespräche entstanden wären, sondern man hat einfach versucht, diese Unterschriften zu bekommen, weil man sie halt gebraucht hat. Und dieser ganze Prozess findet halt auch statt in einem sehr engen Korsett, das einem der bürgerliche Staat vorgibt. Gut, aber sowas kann man ja auch anders machen, ne? Also auch diese Art der Unterschriftensammlung durchaus auch für das Erreichen breiterer Teile der Arbeiter- und Volksmassen zu nutzen. Ich will damit gar nicht sagen, dass man das nicht politisch nutzen kann und auch müsste. Also auch sowas muss man zu einer Aktionsform machen, die dazu beiträgt, irgendwie Kontakte zu knüpfen und das Bewusstsein der Arbeiterklasse zu heben. Also natürlich wäre das auch sozusagen ein Ansatzpunkt, um mit möglichst vielen Leuten über unsere Strategie und Taktik ins Gespräch zu kommen und so weiter. Ja, eben. Wir haben jetzt trotzdem als KP zur Bundestagswahl sehr viel gemacht, also uns sehr viel öffentlich geäußert, viele Diskussionen angestoßen. Und ich würde sagen, das ist Stand jetzt der Beitrag, den wir dazu leisten können. Diese Phase des Wahlkampfs ist trotzdem politisch wichtig, weil da Leute viel mehr politisch diskutieren, als sie es normalerweise so tun. Und deswegen bemühen wir uns auch da überall, wo wir können, uns einzumischen, unseren Standpunkt klarzumachen. Aber Stand jetzt haben wir das nicht gesehen, eine eigene Kandidatur an den Start zu bringen. Wie wir grundsätzlich zu Wahlen stehen und dass es nichts damit zu tun hat, dass wir irgendwie grundsätzlich nicht wählen, propagieren oder es für falsch halten, dass Kommunisten an Wahlen teilnehmen, das erklären wir im nächsten Teil des Podcasts nochmal ausführlicher. Okay, danke dir. Ich meine, es ist vorhin schon deutlich geworden, ne? Die Wahlen selbst entscheiden nicht über die tatsächliche Politik. Dennoch ist es ja bis zu einem gewissen Grad eine Richtungsentscheidung, die da stattfindet. Die Wahl selbst und das, was dann im unmittelbaren Nachgang passiert mit Koalitionsverhandlungen und so weiter. Vielleicht kannst du das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Kontext setzen. Ja, genau. Ich will da, glaube ich, auch gar nicht mehr so stark ins Detail gehen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir ja schon festgehalten, dass jede bürgerliche Regierung den Kapitalismus verwalten muss und so weiter. Aber die treten halt mit konkurrierenden Programmen an, die alle den Zweck haben, den Kapitalismus möglichst gut zu verwalten, aber die schon sich in Nuancen unterscheiden. Und je nachdem sozusagen, für welche Kapitalfraktion sie diese Vorschläge machen, werden die auch unterschiedlich stark und aus verschiedenen Lagern unterstützt und so. Trotzdem ist es nicht so, dass die bürgerliche Wahl am Ende wirklich die strategische Entscheidung darüber fällt, wie der deutsche Imperialismus sich entwickelt und auf welche Strategie er sich festlegt. Mhm. Die Wahlen sind im Wesentlichen dazu da, das Herrschaftspersonal auszuwählen und diese Illusion von Legitimität und von demokratischer Beteiligung zu schüren. Die eigentlichen politischen Deals, die werden zum Beispiel ganz oft nicht im Wahlkampf, sondern im Verlauf der Koalitionsverhandlungen gemacht. Ne? Und darauf haben die Wähler wirklich kaum Einfluss, außer dass sie halt irgendwie die numerischen Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien durch ihre Stimme definieren. Aber im Rahmen dieser Koalitionsverhandlungen haben vor allem Kapitalistenverbände, ne, oder wenn man so will, Lobbyorganisationen riesigen Einfluss. Mhm. Und welche Teile aus den Parteiprogrammen in den Koalitionsverhandlungen unter den Tisch fallen und welche sich durchsetzen und auch wie die Ministerien unter den verschiedenen Parteien verteilt werden. Es hat ja niemand dafür gestimmt, dass Christian Lindner ausgerechnet Finanzminister wird. Darauf hat der Wähler, wenn man so will, überhaupt keinen Einfluss, ja, sondern das wird hinter verschlossenen Türen in diesen Verhandlungen ausbaldowert. Und meistens ist auch das der Moment, wo solche sozialdemagogischen Forderungen dann einfach fallen gelassen werden, ne? Wo dann der Mindestlohn am Ende dann doch nicht in den Koalitionsvertrag schafft. Da haben dann alle ganz schlimme Bauchschmerzen damit und so, aber das war jetzt einfach nicht drin. Oder dass man Euro XY wirklich noch erringen konnte, obwohl man 8 Euro mehr versprochen hatte, so ungefähr. Ne? Ja, genau. In diesen Verhandlungen trotzdem so als Sieger und Retter der Volksmassen sich inszeniert in so im Nachhinein. Genau, und dann ist es ja auch so, ne, wenn so eine neue Regierung einmal an der Macht ist, dann haben die einzelnen Parteien ja auch ganz schnell vergessen, was sie mal in der Wahl versprochen haben, was in ihrem Wahlprogramm drin stand. Und es gibt ja auch, also wirklich nach Verfassung und so weiter, in Deutschland überhaupt keine verpflichtende Bindung an irgendwelche Wahlversprechen, sondern es ist, in der Verfassung steht sogar, die einzelnen Abgeordneten sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. Mhm. Und natürlich der Verfassung und so, ist klar, ne? Aber das heißt, eigentlich haben die für die Wahlperiode mehr oder weniger einen Freibrief und das einzige Druckmittel, das die Wähler in der Hand haben, ist halt, sie beim nächsten Mal nicht wiederzuwählen oder einer anderen Partei ihre Stimme zu geben. Und das sieht man ja auch daran, sozusagen, wie oft bürgerliche Parteien, wenn sie einmal an der Macht sind, einfach so eine 180-Grad-Wende machen und komplett vergessen, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Ne? Diesen Move hat die SPD mit den Hartz-IV-Reformen damals gemacht. Sie haben versprochen sozialere Politik und haben gemacht den größten Sozialkahlschlag der Nachkriegsgeschichte. Denselben Move, ne, 1:1, muss man eigentlich sagen, haben die Grünen hingelegt bei dieser Wahlperiode. Wer sich noch erinnern kann, das kommt einem heute schon so verrückt und absurd vor. Mhm. Bei dem letzten Bundestagswahlkampf sind die Grünen noch mit Friedensparolen an den Start gegangen. Die hatten Wahlplakate mit Friedenstauben drauf, um dann so 3 Monate später irgendwie so, ja, Memes über den Leopard 2-Panzer zu posten. Und denen konnte es gar nicht schnell genug gehen, dass man jetzt irgendwie den Dritten Weltkrieg auslöst. Genau. Also ganz egal, um das abzuschließen, in welcher personellen Zusammensetzung und in welcher Koalition am Ende sich die Regierung zusammensetzt, das politische Programm, das dabei rauskommt, das wird immer im Sinne der wichtigsten deutschen Monopole formuliert werden. Genau, und wenn es das nicht macht, das ist ja auch völlig offensichtlich, dann verschärfen sich erstmal so wirtschaftliche Probleme, ne? Also Kapital wandert ab, Steuereinnahmen bleiben aus und so weiter und so fort. Also entweder so eine Regierung, wenn es dann eine linkere Regierung war, die mit großen sozialen Wahlversprechen angetreten ist, wird dann einfach bei ihren ursprünglichen Wählerinnen und Wählern unpopulär und beim nächsten Mal nicht wieder gewählt, oder sie wird halt durch die Bourgeoisie gestürzt. So, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil von unserem Podcast zu den Bundestagswahlen. Und da wird es darum gehen, nochmal einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie in unserer Geschichte eigentlich Kommunistinnen und Kommunisten mit dem Thema Wahlen umgegangen sind und wie sie den bürgerlichen Staat eigentlich theoretisch erklärt und eingeordnet haben. Genau, wir wollen erst nochmal genauer beleuchten, was wir als Marxisten meinen, wenn wir vom Staat als ideellen Gesamtkapitalisten sprechen. Das ist eine Formulierung, die stammt von Friedrich Engels. Und im Kommunistischen Manifest zum Beispiel, ne, ist der Staat wie folgt beschrieben. Ich lese ein ganz kurzes Zitat vor. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeois-Klasse verwaltet. Ne, also der Staat ist im Wesentlichen Interessenvertreter und organisierte Herrschaft der Bourgeoisie. Natalia, kannst du uns noch mal ein bisschen genauer mit ins Thema reinnehmen und noch mal im Detail erklären, was das eigentlich konkret ist? Bedeutet und was es für uns als Kommunisten vor allem strategisch und taktisch bedeutet. Ja, ich finde, das ist in dem Zitat eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ne? Es wird erstens deutlich, dass der Staat nicht eine Instanz eines einzelnen Kapitalisten ist, sondern in einer Gesamtheit die Rahmenbedingungen für die Kapitalakkumulation schafft und diese schützt und aufrechterhält. Engels hat diesen Gedanken dann auch im Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats weiter ausgeführt und sehr eindrücklich, würde ich sagen, analysiert, dass der Staat überhaupt erst mit den gesellschaftlichen Klassen entstanden ist. Und als Schlussfolgerung zieht er dann, dass der Staat eben nichts ist, was irgendwie von außen der Gesellschaft aufgezwungen ist, sondern ein Produkt der jeweiligen Gesellschaftsformation selbst. Also in jeder Klassengesellschaft ist der Staat so eine Art Klammer, die den Laden am Ende zusammenhält. Also die realen Widersprüche, die es im Kapitalismus oder in jeder Klassengesellschaft zwischen den sich antagonistisch gegenüberstehenden Klassen gibt, diese Widersprüche zusammenhält und durchaus auch immer wieder zumindest scheinbar versöhnt. Das macht er natürlich nicht im Interesse der unterdrückten Klasse, sondern der jeweils herrschenden Klasse. Der Staat hat also in jeder Klassengesellschaft und eben auch im Kapitalismus dann als ideeller Gesamtkapitalist die Aufgabe, den Interessenwiderspruch zwischen den antagonistischen Klassen einzuhegen. In der Sklavenhaltergesellschaft war das dann der Widerspruch zwischen Sklaven und Sklavenhalter, der wurde zugunsten der Sklavenhalter eingehegt. Oder heute eben zugunsten der Kapitalisten. Der Staat ist unbedingt notwendig, um die bestehende Produktionsweise aufrechtzuerhalten und dabei nicht einfach nur Verwalter der Interessen der Herrschenden, sondern er setzt sie durchaus immer wieder aktiv durch. Das haben wir auch im ersten Teil des Podcasts schon an einigen Beispielen gehört. Also wenn der Staat dann gezielt politisch eingreift, also auch in die ökonomischen Verhältnisse eingreift, mit Gesetzen, die er verabschiedet, Steuern, die er erhebt, Subventionen, die er zum Beispiel an Kapitalisten bezahlt, dann tut er das immer, um das kapitalistische System als Ganzes zu stabilisieren und nicht irgendwie als einen Gefallen, den er einem einzelnen Kapitalisten tut oder so. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Ich finde eigentlich, du hast es schon ganz gut auf den Punkt getroffen. Im Imperialismus ist es dann so, dass der Staat diese Rolle nochmal in XXL, würde ich sagen, ausfüllt, nochmal stärker ausfüllt, indem er eben nicht nur Infrastrukturen schafft und Krisen abfedert und die Bedingungen für die Kapitalakkumulation optimiert, sondern zum Teil auch selbst im Prinzip kapitalistischer Marktteilnehmer ist. Also wenn er die Konjunktur ankurbelt durch Aufträge an die Privatwirtschaft, die Wirtschaft subventioniert oder die altbekannten Rettungsschirme aufspannt, die uns immer wieder in Krisenzeiten begegnen. Da werden wir gleich auch noch ein paar Beispiele hören, denn in Krisenzeiten zeigt sich das einfach besonders deutlich. Ne? Also sowas wie 2008 während der Finanzkrise, die Bankenrettung. Da wurden Billionen an Steuergeldern weltweit da reingesteckt, irgendwelche Großbanken aus der Misere zu ziehen, vor allem in den EU-Ländern und in den USA. Und ich würde sagen, da hat man ganz gut gesehen, dass so ein kapitalistischer Staat absolut nicht neutral handelt oder so, sondern in Krisenzeiten gezielt eingreift, um Kapitalinteressen zu schützen. Allein in Deutschland wurden damals in der Finanzkrise um die 480 Milliarden Euro in die Rettung von Banken wie Commerzbank zum Beispiel gesteckt, während die Arbeiterklasse das einfach mit massivem Sozialabbau bezahlt hat. Aber auch während der Corona-Pandemie war der staatliche Fokus mehr als deutlich. Also während wir in Kurzarbeit waren, entlassen wurden oder mindestens dann eben unsicher beschäftigt waren, flossen an Konzerne in dieser Zeit einfach Milliardenhilfen. Mhm. Kannst du trotzdem noch mal so ein bisschen konkreter ausführen, was dieser Begriff ideeller Gesamtkapitalist bedeutet? Ne? Also wir haben jetzt allgemein festgehalten, die Politik des Staats hat immer das Ziel, den Kapitalismus insgesamt zu stabilisieren. Aber in welchem Verhältnis stehen denn im Staat zum Beispiel die verschiedenen Kapitalfraktionen zueinander? Naja, ich würde sagen, eigentlich kann man so ein bisschen diesen Begriff vom ideellen Gesamtkapitalisten vielleicht in 5 Punkten aufrollen. Also offensichtlich schützt der Staat die kapitalistische Ordnung, nicht nur durch Gesetze, sondern eben auch durch Institutionen, Polizei, Justiz, Steuergesetzgebung und so weiter. Also nicht nur das Niederschlagen von Protesten spielt da eine Rolle, sondern Steuergesetze sind tatsächlich ein super Beispiel. In Deutschland seit den 90er Jahren wurden die Unternehmenssteuern von über 50% auf 30% gesenkt. Und währenddessen ist für die breiten Massen die Mehrwertsteuer zum Beispiel von 14% auf 19% gestiegen. Ne? Zweitens organisiert er eben Kapitalinteressen als Ganzes. Heißt, er schafft Infrastruktur, er organisiert das Bildungswesen in weiten Teilen und er organisiert halt die Sozialpolitik zur Befriedung der Arbeiterklasse letztendlich. Ne? Also genau dieses Einhegen von Widersprüchen. Das macht er mit verschiedenen Nuancen, wie wir immer wieder sehen. Aber all diese Sachen wie Autobahnen, Schienennetze, digitale Infrastruktur, Das alles wird in weiten Teilen vom Staat finanziert oder eben subventioniert und nutzt unterm Strich hauptsächlich Kapitalisten, weil durch Autobahnschienennetze und Co. Waren und Arbeitskräfte eben bewegt werden können und das müssen sie im Kapitalismus. Als dritten Punkt, den habe ich gerade schon mal ausgeführt, in Krisenzeiten werden eben besonders aggressiv und aktiv Kapitalinteressen verteidigt, also zum Beispiel über sowas wie Bankenrettung, Subventionen für Großunternehmen. Und auch nach außen in der Rivalität gegen andere Staaten spielt der Staat eben eine Rolle als Vertreter der Gesamtinteressen des nationalen Kapitals. Also der deutsche Imperialismus vertritt nach außen die Interessen seiner eigenen Kapitalisten und setzt es durch Außenwirtschaftspolitik, Handelspolitik, Sanktionen, aber eben auch Kriege oder geheimdienstliche Aktivitäten. Und als letztes ist wichtig für das Verständnis, würde ich sagen, dass der Staat eben nicht als einzelner Kapitalist auftritt oder so, sondern als übergeordnete Instanz für die Gesamtinteressen. Also da ist die Arbeitsmarktpolitik, würde ich sagen, ein ganz eindrückliches Beispiel für, wie unsere Klasse im Interesse des Gesamtkapitals eben diszipliniert wird letztendlich. Also sowas wie die Agenda 2010, als Millionen Arbeiter in unsichere Beschäftigungen gedrängt wurden, der Niedriglohnsektor radikal ausgebaut wurde und auch Leiharbeit massiv ausgeweitet wurde. Und davon profitieren ja zum Beispiel offensichtlich alle Kapitalisten. Und das ist natürlich nicht nur in Deutschland so, sondern solche Entwicklungen sehen wir auch in anderen Ländern. Ich würde sagen, so eins der jüngeren Beispiele aus Europa sind die Reformen unter Emmanuel Macron in Frankreich, die so einen Charakter getragen haben, also zum Beispiel die Rentenreform oder die Angriffe aufs Streikrecht, die da durchgesetzt werden sollten. Und da gab es ja wirklich große Proteste der Arbeiterklasse und auch Streiks in Frankreich. Und da muss man wirklich sagen, das hat alles ein krasses Geschmäckle, denn die Wahl von Macron war eines dieser sogenannten kleineren Übel, ne? Also das damals der wurde damals an der Wahlurne ins Amt gebracht. Und in der realen Politik hat sich dann gezeigt, was dieses kleinere Übel für die Arbeiterklasse und die Volksmassen bedeutet. Aber zu dieser Debatte kommen wir ja erst später in unserem Podcast. Ich würde gerne an dieser Stelle noch mal eine Sache ergänzen. Wir haben ja im ersten Teil von unserem Podcast einen relativ starken Fokus darauf gelegt, dass die Bourgeoisie in sich fraktioniert ist und unterschiedliche konkurrierende Interessen hat. Und ich finde, das zeigt total gut noch mal, was der ideelle Gesamtkapitalist eigentlich ist und warum die Bourgeoisie ihn braucht. Eben weil sie kein einheitliches Klasseninteresse hat, außer dass sie eben alle gemeinsam ihr Privateigentum verteidigen und Kapitalakkumulation machen wollen und imperialistische Interessen haben. Aber im Konkreten unterscheiden sich die Interessen dann eben doch. Und der einzige Ort, an dem die Bourgeoisie als herrschende Klasse ihre Interessen einheitlich organisiert, ist der Staat. Ja. Es gibt keinen anderen Ort dafür. Da sind die organisiert. Und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass der ideelle Gesamtkapitalist das langfristige Gesamtinteresse des Kapitals manchmal gegen das Einzelinteresse einzelner Kapitalfraktionen durchsetzen muss. Und das ist überhaupt kein Argument gegen den Klassencharakter des Staats. Ne? Das ändert nichts daran, dass er der Staat der herrschenden Klasse des Kapitals ist, sondern im Gegenteil, das ist ein Beleg dafür, dass er als ideeller Gesamtkapitalist funktioniert. Und na, so ein Beispiel wäre, dass der deutsche Imperialismus sich dazu entschieden hat, das Kappen der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland zu akzeptieren, ohne irgendwie einen harten Gegenkurs zu organisieren. Selbst diese Sprengung der Nord Stream 2 Pipeline ist im Wesentlichen einfach ohne größeren Widerstand über die Bühne gegangen. Und das ist eine Entscheidung, die hat der deutsche Staat als ideeller Gesamtkapitalist gegen die Fraktionsinteressen der Teile des Kapitals getroffen, die von diesen Öl- und Gaslieferungen abhängig waren. Und das ist kein Beweis dafür, dass der Staat doch nicht auf der Seite der Konzerne steht, sondern einfach nur, dass er das Mehrheitsinteresse im Zweifel auch gegen das Minderheitsinteresse durchsetzt. Voll, und letztendlich zeigt ja auch diese Neuwahl sozusagen, diese außerplanmäßige Bundestagswahl genau diese Tendenz, weil an unterschiedlichen konkreten Interessen verschiedener Kapitalfraktionen offensichtlich die Leitung dieses Staates zu Bruch gegangen ist. Ne? Und dann sieht er auch vor, dann wird ganz schnell eine Neuwahl angesetzt, um die Klammer wieder setzen zu können, genau, mit der er beauftragt ist sozusagen, die Funktion, die er hat. Gut, Natalia, du hast jetzt nochmal ziemlich viel in die Klassiker geschaut, was da eigentlich so zu der Frage steht, welche Rolle eigentlich bürgerliche Wahlen in diesem Gesamtgefüge spielen. Ja, genau das habe ich gemacht. Und ich muss sagen, ich finde schon beeindruckend, dass tatsächlich bereits Lenin, der ja zu seiner Zeit einen recht jungen Kapitalismus kennengelernt hat und vor allem einen sich erst entwickelnden Imperialismus, bürgerliche Wahlen schon sehr klar als ein Mittel der Bourgeoisie erkannt hat. Ne? Also als ein Mittel, um die Illusion von Demokratie aufrechtzuerhalten, während die eigentliche Macht weiterhin in den Händen der Kapitalisten blieb, schon zu seiner Zeit und auch heute. Also Lenin hat schon 1917 geschrieben, ich zitiere mal, Die Wahlen entscheiden im bürgerlichen Staat nur dann etwas, wenn sie das Kapital nicht entscheidet. Also er argumentiert da, dass Parlamente im Kapitalismus immer unter dem Einfluss des Kapitals stehen und die Arbeiterklasse halt nur eine begrenzte Möglichkeit hat, echte Veränderungen durch sie zu erreichen. Und dann kommt er zu dem Schluss, ich zitiere mal nochmal, solange die unterdrückten Klassen nicht lernen, über solche Parlamente hinauszugehen, solange sie sich nicht selbst organisieren, kann für sie nichts als Sklaverei bestehen. Das mag jetzt ein bisschen abstrakt und theoretisch klingen, aber wir können uns ja mal anschauen, was historisch so passiert ist, wenn die Arbeiterklasse dachte, in ihrem eigenen Interesse, also sozialdemokratisch gewählt zu haben. Mit sozialdemokratisch meine ich jetzt nicht die SPD, die wir heute erleben und kennen. Die hat zwar noch eine gewisse Verankerung in so einem sozialdemokratisch-politisch orientierten Milieu in der Arbeiterklasse, aber man muss sich ja schon echt fragen, ob man bei denen noch von Sozialdemokratie im klassischen Sinne sprechen kann. So, also sozusagen Schritt zurück. Traditionell nehmen Sozialdemokraten die Rolle ein, die Arbeiterklasse ans System zu binden, sie ins System zu integrieren und mit ein paar Reformchen ruhig zu stellen, sage ich mal, oder das eben zumindest zu versprechen. Wenn es dem Kapital dann reicht, dann wird entweder wieder Angriff gefahren und die Sozialdemokraten ziehen mit. Da gibt es zahlreiche historische Beispiele, also aus Deutschland, ne, nach dem Ersten Weltkrieg war die SPD zwar durchaus noch sozialistisch orientiert, aber halt per Reform und eine Revolution sollte unbedingt verhindert werden. Ich glaube, du hast das Beispiel der Novemberrevolution vorhin auch in einem deiner Plakate schon erwähnt und das ist es im Prinzip. Ne? Die damals stark organisierte revolutionäre Arbeiterklasse war ein Problem für die politische Orientierung der Sozialdemokraten. Die SPD-Führung hat dann die Arbeiterklasse immer wieder verraten und ihre Beiträge geleistet, eben zum Beispiel in der Niederschlagung der Novemberrevolution 1918 oder 1929. In Berlin Schießbefehl auf die am 1. oder um den 1. Mai demonstrierende Arbeiterklasse gegeben. Und man muss sich klar machen, selbst auf ihre eigene Parteibasis war dieser Schießbefehl gegeben. Ne? Aber es gibt natürlich auch zig Millionen aktuellere Beispiele. Ich habe noch mal eins aus Frankreich mitgebracht. Da gab es in den 80er Jahren eine, in Anführungszeichen, sozialistische Regierung unter François Mitterrand, der ist von der Sozialdemokratischen Partei und Präsident geworden und der hat koaliert mit der damals schon reformistischen Parti Communiste Française, also der Kommunistischen Partei Frankreichs und so einer kleinen linksliberalen Partei. Und die haben dann verschiedene Reformen zugunsten der Arbeiterklasse durchgeführt und einen Teil ihrer Wahlversprechen eingehalten de facto. Ne? Das war 1981 und ab 1983 hat das Kapital dann angefangen, Druck zu machen und diese Reformen wurden in weiten Teilen wieder zurückgenommen. Also erstmal große Banken und Schlüsselindustrien verstaatlicht und dann die Staatsinvestitionen wieder begrenzt, Verstaatlichung zurückgenommen. Solche Geschichten, Lohnerhöhungen wurde angefangen, gesetzlich zu regeln und dann wurde ein Stopp eingezogen. Erst wurden Unternehmen und Spitzenverdiener höher besteuert und das dann in weiten Teilen wieder zurückgenommen, um die Unternehmen einfach nicht weiter zu belasten. Eins der jüngsten Beispiele ist wahrscheinlich Syriza in Griechenland. Im Wahlkampf und nach ihrem Wahlsieg 2015 haben die erstmal versprochen, die Sparpolitik zu beenden und unterm Druck des Kapitals dann im Prinzip genau das Gegenteil gemacht. Das ist für mich schon so ziemlich der jüngste Beweis dafür, dass Wahlen im Kapitalismus nichts ändern, solange die Machtverhältnisse eben unverändert bleiben. Und das bleiben sie im Kapitalismus. Und es ist auch ein Beweis für das reale Verhältnis sozialdemokratischer Wahlversprechen und der tatsächlich folgenden Politik, ne? Ja, vielleicht soweit. Ich finde Syriza ein wahnsinnig gutes Beispiel und ich wollte an der Stelle nur noch mal ganz kurz daran erinnern, dass die Linkspartei in Deutschland damals einen unglaublichen Hype um Syriza und Alexis Tsipras veranstaltet hat und sozusagen offensiv auch Wahlkampf von hier aus betrieben hat. Auf jeden Fall. Ja, also was man zusammenfassend sagen kann nach diesen Beispielen, die du genannt hast, ist, dass in dem Moment, in dem es dem Kapital dann unter der linken Regierung doch ein bisschen, also links wieder in großen Anführungszeichen, ne, doch ein bisschen zu ungemütlich wird und es irgendwie auch reicht dann mit der Befriedung und der Integration der Arbeiterklasse, dann werden diese vermeintlich linken Regierungen entweder ökonomisch so stark unter Druck gesetzt, dass sie ihren Kurs anpassen müssen, weil sonst ihre Existenzgrundlage, ne, der Staat muss ja Steuern einnehmen und so weiter und so fort, bröckelt. Ist das im Wesentlichen dein Argument? Ja, also es gibt schon noch eine zweite Möglichkeit, ne, nämlich, dass solche Regierungen dann einfach direkt abgesetzt werden. Beispielsweise in den 70er Jahren in Chile, Salvador Allende, ne, eine linke sozialdemokratische Regierung, die mit weiten Verstaatlichungsprogrammen und so weiter angetreten ist. Und gegen seine Regierung gab es dann einen aus den USA organisierten Putsch, als es dem Kapital eben zu bunt geworden ist mit diesem ganzen Verstaatlichungsprogramm. Das zeigt ganz offensichtlich, selbst wenn irgendwie linke Kräfte über Wahlen an die Macht kommen, wird die Bourgeoisie mit allen Mitteln ihre eigene Herrschaft verteidigen. Und ich würde schon sagen, so wäre auch das Schicksal einer klassenkämpferischen kommunistischen Partei, wenn sie auf die Idee kommen würde, wir wollen jetzt hier im Kapitalismus regieren oder mitregieren oder wie auch immer. Also wenn die nicht vorher aufgrund ihrer Stärke bereits verboten wurde vom bürgerlichen Staat oder zerschlagen worden sein sollte und dann eh nicht mehr an Wahlen teilnehmen kann und in die Situation kommen sollte, einer solchen Regierungsposition, sich dafür entscheiden würde, das zu füllen, dann wäre sie genauso schnell wieder weg, wie das Wahlkreuz gesetzt war. Ne? Also ich würde schon sagen, dass Syriza auf der einen Seite und Allendes Sturz auf der anderen Seite im Prinzip wie so zwei Pole oder Pole der zwei Optionen sind, was unter linkeren Sozialdemokraten an der Regierung passieren kann. Jetzt könnte man ja als Kommunist hergehen und daraus die Konsequenz ziehen, dass es irgendwie total sinnlos ist, an bürgerlichen Wahlen teilzunehmen, weil man wird entweder weggeputscht, wenn man die Regierung übernimmt, oder man wird einfach zur Anpassung gezwungen. Könnte man jetzt auch sagen, na, gehen wir halt alle in den Wald und bauen eine Guerilla auf. Mhm. Ist das die historische Antwort der Kommunisten gewesen? Genau so war es. Nein, das ist natürlich Quatsch. Und wir, also wir Kommunisten, auch im historischen Sinne, haben das nie so vertreten. Ne? Vielleicht ganz kurz, ne? In manchen Kontexten haben die Kommunisten schon gesagt, man muss eine Guerilla aufbauen. Aber wir reden jetzt von dem Kontext, irgendwie, es gibt einen bürgerlichen Parlamentarismus in entwickelten kapitalistischen Ländern. So vielleicht. Wir können uns ja nochmal angucken, wie Lenin das zu seiner Zeit eingeordnet hat. Auch der hat schon vertreten, dass die Beteiligung an bürgerlichen Wahlen unter bestimmten Bedingungen durchaus notwendig ist für Kommunisten und hat sie sehr klar als Mittel zur politischen Agitation verteidigt. Also, dass das Parlament den Revolutionären eine vortreffliche Bühne für Agitation gibt, so hat er das gesagt. Lenin war wichtig, das Parlament als Kampfarena nicht völlig aufzugeben, aber die Betonung liegt halt auf Kampfarena. Also es ist völlig klar, dass wir über kein Parlament den Sozialismus einführen und wie krachend ein solcher Versuch zum Scheitern verurteilt ist, haben wir ja gerade schon hier und da beleuchtet. Und ich will auch gar nicht so sehr auf diesem Lenin hat schon gesagt Modus rumreiten, aber ich finde es schon krass, wie sich Analysen und Orientierung von vor über 100 Jahren immer wieder als richtig erweisen können. Also deswegen mache ich den Punkt mit den Zitaten auch schon auch so stark. Also vor über 100 Jahren, 1902, hat er gegen den Opportunismus argumentiert und die Notwendigkeit einer revolutionären Organisation jenseits von Wahlen und Parlament betont. Er sagte da, ich zitiere nochmal, der Parlamentarismus kann nur dann für die Arbeiterklasse von Nutzen sein, wenn er mit einer revolutionären Massenbewegung verbunden ist, und warnte eben davor, sich nur auf legale Mittel zu verlassen, denn, weiteres Zitat, man darf nicht glauben, dass der Sieg durch die bloße Stimmenmehrheit errungen wird. Er wird durch den Klassenkampf und die revolutionäre Aktion erkämpft. Dass sowas nach wie vor zutrifft, ne? Also das ist so meine Connection, wie kann das 100 Jahre später sich immer wieder zeigen? Ich würde sagen, da ist der Berliner Mietendeckel vor ein paar Jahren eigentlich ein ganz eindrückliches Beispiel gewesen. Was passiert, wenn es die revolutionäre Aktion auf der Straße nicht gibt? Ich kann das hier nicht im Detail ausbreiten, ne? Aber im Prinzip hat sich in Berlin so Protestpotenzial gesammelt vor ein bisschen mehr als 5 Jahren, wegen der so drastisch steigenden Mieten in der Hauptstadt, insbesondere um dieses Aktionsbündnis Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Der Berliner Senat wollte natürlich auf jeden Fall gar nicht enteignen, aber um das Protestpotenzial eben einzuhegen, wurde die Deckelung der Mieten beschlossen. Und im Zuge dessen war auf eine gewisse Art erstmal ein Erfolg, ne, diesen Mietendeckel zu bekommen. Und im Zuge dessen hat sich diese Kampagne in ihren Forderungen einfach nochmal recht doll befrieden lassen. Und vor allem war es halt in erster Linie eine Kampagne. Das, was dann passiert ist, ist, dass diese Reform nach nicht mal 1,5 Jahren vom Bundesverfassungsgericht mit der Begründung nicht grundgesetzkonform kassiert wurde. Und es gab einfach auf der Straße keinen nennenswerten Kampf um die Verteidigung dieses Mietendeckels. Da hätte man eh nur was verteidigt, was immer noch total an den Grenzen der Bezahlbarkeit gekratzt hat, also ein klassisches Reformchen. Aber das wurde im Parlament entschieden, weil man sich auf den bürgerlichen Parlamentarismus verlassen hat in dieser Frage auf eine Art. Natalia, vielleicht erinnerst du uns noch mal ganz kurz dran, wer eigentlich damals im Berliner Senat am Drücker saß. Du kannst ja mal raten. Sozialdemokraten. Korrekt. Ja, jetzt, du hast ja Lenin zitiert mit dieser Aussage, dass man das Parlament als Tribüne für die Agitation benutzen soll. Das ist jetzt schon was anderes, als zu sagen, wir müssen ins Parlament, weil dann sind wir an der Regierung vielleicht und können irgendwie die Verhältnisse umkrempeln. Aber was genau meint Lenin damit? Wie soll man sich das vorstellen? Was machen Kommunisten, wenn sie im Parlament sind, und was machen sie da nicht? Naja, das, was sie machen, ist im Kern das Parlament als Plattform für die revolutionäre Bewegung zu nutzen, ne? Und auch schon den Wahlkampf natürlich, davon hatten wir es vorhin kurz. Also der Wahlkampf alleine ist natürlich schon die Möglichkeit, in so traditionell politischeren gesellschaftlichen Zeiten, die mit der Wahl automatisch aufkommen, auch Teile der Volksmassen zu erreichen, die man sonst vielleicht in der Form nicht erreicht hat, ne? Das mit der Bühne der Agitation oder Bühne für Agitation meint im Kern, dass kommunistische Abgeordnete eben nicht versuchen, das System zu verbessern oder daran glauben, dass es über diesen Weg funktioniert, sondern ihre Position für die Verteidigung revolutionärer Ideen nutzen sollten. Das kann man sich natürlich nicht so vorstellen, dass dann Thema XY auf der Tagesordnung im Bundestag steht und dann geht der Superrevolutionär ans Mikro und sagt dreimal laut: Aber nur die sozialistische Revolution wird meine Klasse erretten können. Sondern es geht darum, wie man sich ganz konkret zu Gesetzen, Resolutionen und so weiter verhält, ne? Also es ist voll denkbar, dass kommunistische Politiker auch eigene Anträge im Parlament einbringen, was wohl schwer denkbar ist, dass die dann auch Mehrheiten bekommen. Und dann ist die Aufgabe aufzuzeigen, warum richtige Vorschläge zur konkreten Verbesserung der Lage der Massen eben in diesem System keine Mehrheiten finden können. Oder falls sie die doch mal finden sollten aus irgendeinem Grund, dass sie halt genauso schnell wieder kassiert werden, wenn sie dem Kapital nicht mehr dienlich sind, weil die Integration der Arbeiterklasse gerade zu teuer ist. Und das ist, würde ich sagen, ein Teil von dem, was Lenin als Strategien des Kapitals im Imperialismus auch analysiert hat. Ne? Also so ein ständiges Wechselspiel zwischen Integration, also uns ruhig stellen, und Aggression, also uns angreifen in Zeiten des Angriffs, die immer wieder kommen werden, spätestens in Krisenzeiten, sollen wir dann wie so... Also wir sollen eigentlich auf bessere Zeiten hoffen, weil es die ja scheinbar mal gab, ne? Es gab ja mal Zeiten, wo es ein bisschen Lohnerhöhung gab, ein bisschen mehr Mindestlohn, ein bisschen mehr dieses und jenes. Und wenn wir die Repressionen, die uns immer wieder ereilen werden im Kapitalismus, dann als Arbeiterbewegung bekämpfen, dann zeigt sich der Charakter des bürgerlichen Staates als ideeller Gesamtkapitalist auch mit voller Härte, weil uns die Repressionen dann zum Teil auch einfach körperlich treffen, ne? Also indem Proteste niedergeschlagen werden und solche Geschichten. Ja, ich finde auch, also den Punkt, den du gerade am Ende gemacht hast, nochmal besonders wichtig, nämlich den Charakter des bürgerlichen Staats aufzeigen, genauso wie den Charakter der kapitalistischen Verhältnisse insgesamt. Ne? Also die Rolle von Kommunisten im Parlament ist explizit nicht, den Leuten die Illusion zu verkaufen, dass ein unendlich hoher Mindestlohn möglich wäre und diese oder jene tolle soziale Verbesserung, sondern ihnen genau zu erklären, warum es eben in diesem Staat und unter diesen Verhältnissen nicht möglich ist, ein gutes Leben für alle zu realisieren. Und dass das nur auf dem Weg der Revolution möglich ist. Und dafür ist natürlich auch ein Sitz im Parlament ein Sprachrohr, aber auch nicht mehr. Ne? Nicht viel mehr, sondern einfach nur ein Verstärker, um diese Message nach Möglichkeit in der Arbeiterklasse zu verbreiten. Abgesehen davon, was würdest du sagen, wären unsere Themen im Parlament? Ja, die Liste ist lang, würde ich mal sagen. Ne? Also offensichtlich die andauernd steigenden Lebenshaltungskosten, die ständigen Reallohnverluste, das repressive Bürgergeldsystem und auch ganz offensichtlich die rassistische Migrationspolitik oder der Diskurs der im Kapitalismus notwendigerweise rassistischen Migrationspolitik. Aber auch natürlich sowas wie der Stopp von Rüstungsexporten, die Forderung nach einem NATO-Austritt oder jetzt ganz aktuell die Anprangerung der geplanten Zerstückelung Syriens. Genauso wie die ständigen militärischen Überfälle der Türkei auf das kurdische Volk. Du kannst die Liste sicher noch um einiges ergänzen, Jona. Ja, ich würde innenpolitisch natürlich sagen, sowas wie die Höhe von Löhnen, dass man davon nicht mehr vernünftig leben kann, dass man dafür kämpfen muss, dass die erhöht werden. Genauso wie die Renten. Man könnte ein Verbot von Leiharbeit fordern, bezahlbares Wohnen, ausreichende Kinderbetreuung, Kita-Plätze für alle und zwar kostenlos, kommunaler Wohnungsbau und so weiter und so fort. Ne, man kann sich da irgendwie eine unendlich lange Liste ausdenken. Ich glaube, für mich wäre der wichtigste Punkt, das, was ich eben schon gesagt habe, dass man diese Forderungen nicht aufstellt, um die Illusion zu schüren, das wäre im Kapitalismus einfach machbar, sondern um den Leuten klarzumachen, wir müssen als Klasse dafür kämpfen. Mhm. Und selbst wenn wir so eine Errungenschaft im Kapitalismus erkämpfen, dann kann die uns jederzeit wieder genommen werden, weil die nächste Krise, der nächste Krieg kommt bestimmt. Ich glaube, das ist im Kern, worum es geht, ne? Dass die Leute verstehen, es wird über diesen Weg sich nicht dauerhaft ändern. Projekte des Kapitals und der herrschenden Klasse zu entlarven, sondern so ein Parlament auch wirklich dafür zu nutzen, die Arbeiterklasse und die breiten Volksmassen, ich sag mal, dazu einzuladen, mit uns für diese Forderung zu kämpfen. Also im Kern muss uns einfach klar sein, dass unsere Macht nicht im Parlament liegt, sondern eben auf der Straße und vor allem in den Betrieben, da wo wir eben durch Arbeitskampf und Streik tatsächlich Druck und tatsächlich Macht aufbauen können. Genau, und darüber hinaus wäre natürlich die Aufgabe einer kommunistischen Partei im Parlament nicht nur ständig zu enthüllen, was die Bourgeoisie so im Schilde führt und dass der Staat immer Politik in ihrem Interesse macht, sondern auch die Rolle der Sozialdemokratie zu entlarven. Kannst du darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen? Ja, ich würde sogar sagen, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, die wir als Kommunisten im Parlamentarismus haben können. Ne? Also, dass die FDP keine Politik im Interesse der Arbeiterklasse macht, das wird auch durch ihren eigenen Wahlkampf deutlich. Bei der CDU ist es vielleicht ein bisschen undurchsichtiger, aber die Sozialdemokratie ist ein massives Problem für die Entwicklung, den Aufbau und die Kämpfe einer revolutionären Arbeiterbewegung. Ich komme nochmal auf Lenin zurück. Ne? Der bleibt bei dieser Tribüne des bürgerlichen Parlaments und sagt, das ist ein vortrefflicher Ort, um die Heucheleien, die Betrügereien und die Schurkereien der Bourgeoisie bloßzustellen. Und genau damit meint er auch die Sozialdemokratie im Prinzip als linken Flügel der Bourgeoisie, wenn man so will. Die ist die traditionelle Verräterin der Arbeiterklasse und darf dabei natürlich nicht außen vor bleiben bei diesem Anprangern. Also wir müssen unbedingt immer wieder den sich ständig wiederholenden Verrat der Sozialdemokraten an der Arbeiterklasse offenlegen. Und den sehen wir ja wirklich permanent. Ne? Also vor allem, wenn man die SPD, die heutige, noch als sozialdemokratisch betrachten will. Aber auch an der Linkspartei. Die hat in Berlin erst in einem rot-roten Senat, später hat sie in einem rot-rot-grünen Senat mitregiert. Im rot-roten Senat hat die einiges an kapitalfreundlichen Beschlüssen mitgetragen. Also beispielsweise die massenhafte Privatisierung von Wohnraum in den 2000er Jahren. Da wurden hier über 20.000 oder um die 20.000 Wohneinheiten verschachert und privatisiert. Und das hat natürlich die entsprechenden Folgen, die Menschen, die in diesen Wohnungen wohnen oder gewohnt haben zu diesem Zeitpunkt, nämlich dass das einen massiven Beitrag zur Explosion der Mietkosten geleistet hat. Okay, also du hast jetzt gesagt, ne, zusammen mit Lenin. Lenin und ich. Dass sich Kommunisten, auch wenn sie im Parlament vertreten sind, weiterhin auf den Kampf der Arbeiterklasse fokussieren müssen oder auf den Kampf auf der Straße und in den Betrieben und immer wieder aufzeigen müssen, dass Veränderungen tatsächlich nur auf diesem Weg möglich sind und so der parlamentarische Kampf damit sozusagen immer in Verbindung stehen muss. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie schafft man das als kommunistische Partei, nicht in diesem parlamentarischen Tagesgeschäft aufgesogen zu werden und die Verbindung zur Bewegung zu behalten? Oder wie hat Lenin sich das vorgestellt? Wie haben die Bolschewiki das gemacht? Naja, die zentrale Aufgabe ist doch, dass kommunistische Abgeordnete, wenn es sie dann gibt, eben auf keinen Fall isoliert handeln dürfen, sondern ganz zentral Teil einer breiten Revolutionierung und Bewegung sind. Und da muss man auch die Arbeit einer kommunistischen Partei einpreisen. Ne? Ihre strategische Orientierung, unsere strategische Orientierung liegt eben nicht in erster Linie auf dem Parlament, sondern im Aufbau und der Entwicklung dieser breiten revolutionären Massenbewegung. Und da ordnet sich einfach ein, dass es auch kommunistische Parlamentarier geben kann. Aber die dürfen selbst natürlich keinerlei Illusionen in Reform und Kompromisse haben und dürfen die eben auch nicht schüren. Also man muss sich natürlich im Klaren sein, dass parlamentarische Arbeit dazu führen kann, dass Kommunisten sich ans System anpassen. Auch das haben wir immer wieder historisch sehen können. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass der Kampf außerhalb des Parlaments auf jeden Fall der zentralere ist. Ne? Ich lasse noch mal kurz Lenin zu Wort kommen. Der hat gesagt, die proletarische Revolution ist unmöglich ohne die Zertrümmerung der bürgerlichen Parlamentsmaschinerie. Also unser Fokus liegt absolut nicht darauf, dass wir uns auf parlamentarische Mehrheiten oder Gesetzesinitiativen konzentrieren, sondern eben, dass wir den revolutionären Kampf außerhalb des Parlaments vorantreiben und unter Umständen eben auch mit Hilfe unserer parlamentarischen Aktivitäten. So würde ich es zusammenbringen. Ich denke, dass eigentlich deutlich geworden sein sollte, dass es uns Kommunisten auf keinen Fall darum geht, uns an bürgerlichen Regierungen zu beteiligen oder die Regierung eines bürgerlichen Staates zu werden, sondern unser Parlamentarismus eben eine Rolle im Kampf der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus spielt. Wir wollen nicht einfach nur netter Vertreter des Kapitals werden, wie die Sozialdemokraten es wollen. Okay, die würden auch nicht sagen, hey, wir sind da, um ein netter Verwalter des Kapitals zu sein. Aber du weißt, was ich meine, ne? Puh, Jona, ich habe mich jetzt ganz schön leer gequatscht. Ja, total. Wollen wir hier erstmal einen Punkt setzen und du sagst, wie wir weitermachen? Ja, können wir gerne machen. Wir haben uns ein bisschen leer gequatscht. Ich halte vielleicht trotzdem die zwei allerwichtigsten Punkte noch mal kurz fest. Also wir haben jetzt mitgenommen, Kommunisten sollten nie in Regierungen eintreten, in bürgerliche, und sollten auch das niemandem versprechen und darauf nicht orientieren. Und zweitens sollten sie keine Illusion darüber schüren, dass man über die Parlamente viel verändern kann, sondern sie als Tribüne für den Klassenkampf benutzen. Das ist das Wesentliche. Genau, im folgenden Teil unserer Podcast-Reihe wird es um die Frage gehen, was eigentlich dran ist an dieser Vorstellung, dass der Faschismus an der Wahlurne verhindert werden kann, verhindert werden muss. Und im letzten Teil wollen wir dann nochmal genauer in diese Frage reingehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen reformistischer und revolutionärer Politik, und uns nochmal wirklich konkret das Szenario anschauen, was eigentlich passieren würde, wenn die Linkspartei in den Bundestag kommt, vielleicht sogar Teil einer Regierungskoalition wird und so weiter und so fort. Wäre das eigentlich gut für uns als Kommunisten und als Arbeiterklasse, oder wäre das tatsächlich nur ein kleineres Übel, das, wenn überhaupt, der Zwischenschritt zum nächstgrößeren ist? Ich freue mich drauf, Jona. Was wählst du am 23. Februar? Naja, es ist ja irgendwie klar geworden, es gibt nichts zu wählen. Es gibt keine wählbare Option für Kommunistinnen und Kommunisten. Und deswegen werde ich an dem Tag ungültig wählen. Aber du gehst auf jeden Fall wählen? Ich gehe wählen und ich wähle ungültig nicht, weil ich glaube, das ist irgendwie ein besonders scharfes Kampfmittel im Arsenal der Kommunisten, sondern weil es leider gerade keine andere Option gibt. Aber ich gehe wählen und ich wähle ungültig, genauso wie es in unserer Stellungnahme auch vorgeschlagen wird. Das war Klassenkampf und Wissenschaft, der Podcast.